Moin moin und hallo zu einer ganz frischen, spontan einberufenen Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Aus gegebenem Anlass. Ich bin der Gregor. Ich bin Wolf. Ich bin müde. Simon. Hallo. Und Nils. Und Gunnar. Nee, Gunnar ist heute gar nicht dabei. Ich glaube, Nils, mit dir habe ich noch nie hier am Podcast-Tisch gesessen. Dann wird's aber Zeit. Aber wirklich. Da müsst ihr gleich aber staunen, wie überragend ich podcasten so kann. So einem hochexplosiven Thema. Ja, wer hätte es gedacht, ja? Überraschungseier ist heute. Nein, das Thema ist natürlich nicht Überraschungseier, sondern auch noch mal kurz für die Leute, die sich jetzt auf den Halo-Cast gefreut haben. Nächste Woche, Spoiler. Stimmt, wir machen den ja vorher auch. Jetzt, ja, stimmt, weil er so aktuell ist, weil wir so top aktuell sind mit Lost. Genau, ist so krass. Eigentlich war jetzt geplant gewesen, dass wir den Halo-Cast online bringen, da haben wir uns auch vor ein paar Tagen ausführlich drüber unterhalten. Der folgt jetzt in der kommenden Woche. Und also keine 2-Wochen-Pause, sondern der wird innerhalb der nächsten Woche dann ausgestrahlt werden. Aber deswegen sind wir dann heute auch hier. Es ist zu Ende gegangen vor ein paar Tagen. 6 Jahre hat es gedauert, nun ist es vorbei. Und wir haben einfach Gesprächsbedarf gehabt. Lost. Ja. Krass, oder? 6 Jahre sind vorbei, muss man sich mal klar machen. Es macht einem mal wieder bewusst, wie so viele Serien, wie alt man wird. Wie alt und hässlich und fett. Als wir vor, 3 Monaten oder was, dieses Video bei uns im Blog online gestellt haben, wo wir alle nochmal rekapituliert haben, worum es ging, was wir uns erhofft haben. Selbst da wussten wir ja nur noch eine Season. Aber selbst, es kam ja noch relativ lang vor. Oh Gott, jetzt noch eine ganze Season. Alles wird endlich erklärt. Endlich gibt alles einen Sinn. Ja, wenn die Seasons dann endlich erst laufen, dann geht's ja auch. Aber immer die Wartepausen dazwischen, die sind immer so teilweise so lange, das hat mich am meisten genervt. Also nur dadurch kommt es überhaupt auf 6 Jahre. Ansonsten wäre es, glaube ich, in 2 Jahren durch gewesen. Also es gab ja, zwischendurch nochmal diesen Autorenstreik in den USA, was irgendwas verschoben, verändert hat. Also, du hast ja schon angesprochen, weil wir hatten ja schon auch im Blog dann das große Lost-Video, sozusagen. Das war ja damals noch mitten der 6. Staffel, oder? Vor Beginn der sechsten Staffel, ja. Wo man schon absehen konnte, einfach, dass Lost, im Grunde ist es natürlich eine TV-Serie, hat hier in der Redaktion aber, sagen wir, von vielen den Zeitplan sehr stark definiert. Ja, große Wellen geschlagen. Das Leben sogar. Man sollte auch, bevor man diesen Podcast hier hört, auf jeden Fall das Video angucken, wo man quasi auch Wolf, ganz besonders Wolf, noch euphorisch erleben kann und mit so einer richtigen Hingabe zu dem Thema, die jetzt vielleicht ein bisschen fehlen wird. Na, und jetzt ist es mehr Hass als Hingabe. Oh. Ja, wir reden jetzt mal über das Ende, wir rekapitulieren. Bevor wir da konkret dann dort reinsteigen, ich glaube, natürlich, das ist jetzt wirklich ein Special Interest Thema, Lost, ne? Und wir werden auch frei heraus, also übers Ende dort dann auch reden, was wir dort gesehen haben. Wir werden uns jetzt nicht zurückhalten von Spoiler hier, Spoiler da. Geht ja gar nicht ohne. Aber also wer sich das jetzt anhört, ohne das Ende gesehen zu haben, der ist aber auch selbst schuld. Ja, das ist und ja doof. Das ist also es ist ausreichend Warnung vorgegeben, dass da niemand jetzt sagt, ich hab den Cast eingeschaltet und dann haben sie auf einmal gesagt, dass am Ende dann Locke Haare bekommt und was auch immer dann dort passiert. Ja. Nein, wird dann dementsprechend gespoilert. So. Alle sterben am Ende. Herzlich willkommen zum Lost Podcast. Das ist übrigens mein Standard. Wäre ein guter Anfang gewesen. Das ist übrigens mein Standardsatz, mit dem ich allen dann den Filmenden verderbe. Da sterben alle am Ende. Ja, ist gerne mit ernster Miene. Dann einfach sagen und dann nehmen dir das die Leute auch ab. Nee, Lost kurz, also ich meine, niemand, der sich diesen Cast wahrscheinlich anhört, wird nicht wissen, was Lost ist. Für die Leute, die es nicht wissen, ist eben, wie wir schon anerwähnt haben, eine TV-Serie, die über 6 Staffeln lief, gerade zu Ende gegangen und im Grunde ging es wie so eine Art Gilligan's Island 2010 oder so, sagen wir es mal so. Ich habe sie immer als die beste TV-Serie der Welt bezeichnet. Immer. Ja, mit Stolz und Hingabe. Im Grunde, man hört es schon raus, in welche Richtung jetzt. Also unterschiedliche Meinungen. Ja, genau. Das ist ja das Schöne daran. Genau, ich glaube, hier am Tisch sitzen auch. Wobei eine Meinung komplett falsch ist. Meine wahrscheinlich, nehme ich an. Ja. Das Gute ist, ich kann ja auch entsprechend Spuren rauslöschen. Wir sitzen hier zu dritt am Tisch. Aber um das kurz zusammenzufassen, also es ging in der Serie eigentlich, was man am Anfang gesehen hat, um einen Flugzeugabsturz. eine Gruppe von Personen, von Menschen mit dem Flug Oceanic 815 ist über einer Insel abgestürzt und sind quasi die Überlebenden auf einer Insel in den Wrackteilen, versuchen dort zurechtzukommen, damit dass sie jetzt schiffbrüchig sind, niemand mehr. Nennt man das auch schiffbrüchig? Ja, ja klar. Ja. Ja. Ja, ist ja, ja auch ein Flugschiff klar. Eigentlich. Ja, flugbrüchig. Aber warum reden wir darüber? Du kannst genauso gut in der Kirche den Leuten erklären, wer Jesus ist. Also wir sind sehr, sehr Lost Postcard. Lass doch mal jetzt hier Butter bei die Fische. Du meinst, das ist Allgemeinwissen. Das setzen wir jetzt mal ja, natürlich. Letzte ja, Folge ist gelaufen. Leute, wir sind jetzt gerade bei der ersten Folge der ersten Staffel, wenn du jetzt anfängst, nee, in dem Stil alles nachzuerzählen. Nein, ich wollte ja noch kurz also einfach das nochmal zusammenfassen, bevor wir sofort gleich in dieses Special Interest dann reinsteigen. Du willst dich nur im Glanze von Lost sonnen. Indem du so tust, als ob du irgendwas mit der Entwicklung der Serie zu tun hast. Guck mal, ich kann sie nachvollziehen. Will man denn jetzt was damit zu tun haben? Lass doch mal über das Ende wirklich reden. Tragische ist ja eigentlich, wenn Gregor als nächstes dann direkt das Ende beschrieben hätte, hätte er auch die ganze Serie damit umfassend zusammengefasst. Denn der ganze Rest. So. Und da sitzt schon der erste Frust aus genau. deinem Mund raus. Und da du bist nicht fair der Serie gegenüber. Ey, die Serie war nicht fair mir gegenüber. Lass uns doch jeder einmal, wir haben das Ende ja jetzt gemeinsam angeguckt vor ein paar Tagen, haben uns so zur großen Lost-Gemeinschafts-Public-Viewing dann beim lieben Eder eingefunden. Und das Chili war sehr lecker. Das Chili war sehr, sehr lecker. Haben dementsprechend auch jeder dann mit anderen Voraussetzungen das Finale geguckt, dann seine eigene Meinung dann dort geformt, sagen, und bevor wir uns dann alle tausendfach ins Wort fallen, wir sagen, lass uns mal nacheinander der Reihe gehen und jeder erzählt nochmal kurz, wie er das Finale empfunden hat. Fang du doch mal an, Simon. Ach, darf ich dir mal? Ja, der erste Eindruck ist natürlich der wichtigste für euch jetzt hier. Also das Lustigste war, als ich mitten im Finale, man guckt so und das waren die letzten 20 Minuten und ich habe dann irgendwann angefangen, als ich gemerkt habe, oh, da bahnt sich aber Spannung an im Raum, so habe ich dann ab und zu mal zu Uke und zu Wolf gelunzt und es war wirklich, es war genauso wie jetzt, seitdem die Jungs Lost gesehen haben, so Uke war die ganze Zeit nur am Kopfschütteln und am mit sich selbst diskutieren und grunzen, nee, also das geht gar nicht, nee, also so und Wolf saß mit offenem Mund eigentlich nur die ganze Zeit da und wünschte sich weg. In Unglauben und Horror. Und hoffte, dass er jetzt gerade gleich aufwacht und es Anfang der fünften Staffel ist oder so im Fernsehen. Naja, ich selbst habe das einfach schon mal so auf mich zukommen lassen. Hab auch viel erwartet, hatte auch viele Vorstellungen, wie es eben ausgeht und auch Theorien und alles so. Wir haben ja auch in einem großen Video schon drüber geredet. Allerdings kam mir zugute, und das habe ich, glaube ich, dann einfach Wolf vorausgehabt im Negativen, dass ich mir an viele Sachen so genau nicht mehr erinnern konnte, dass ich nicht mehr genau jetzt im Kopf hatte. Ich meine, ich wusste, da ist die Statue mit den vier Zehen und alles so, aber ich habe jetzt nicht darauf gewartet, dass das jetzt noch so am Ende irgendwie in den Credits aufgeklärt wird, sondern ich dachte mir schon noch, was für ein Arsch, werden die nie aufklären. Und ganz viele von diesen Details sind mir alle gar nicht so bewusst gewesen. Ich dachte eher so, ich will jetzt ein cooles Ende, was mich mit einem guten Gefühl entlässt. Und ich habe das bekommen. Dass es dann, und da sind wir wieder beim Spoiler, natürlich dann alles ein bisschen anders war, als man das vielleicht jetzt gedacht hat, aufgrund der letzten 6 Jahre. Ja, du kannst ja ruhig konkret darauf eingehen. Ja, nee, also ich muss ja... Beschreib doch mal vielleicht kurz, was eigentlich passiert ist. Ja gut, ja, ich denke jeder, der das... Gut, wie gesagt, ich denke halt jeder, der den Podcast hört, hat gesehen, was soll ich erzählen? Ich glaube, es hilft schon mal einfach, wenn man das nochmal ein bisschen visualisieren kann, einfach. Gut, sie sind von der Insel am Ende auch wieder weggekommen, zumindest in Teilen. Jack ist gestorben, war erst der Hüter der Insel, was man ja irgendwie sich gedacht hat, was ja auch lustig dann ironisiert noch in Dialogen mit drin vorkam in der Serie selbst. Also ich finde, man hat auch gemerkt, dass die Jungs sich auch selbst so nicht ganz so ernst nehmen, fand ich jetzt so. Also die Autoren meine ich jetzt. Also durch ironische Kommentare und Seitenhiebe auf Internetforen und so fand ich das eigentlich auch ganz, ganz lustig. Es gab auch ein paar Lacher, was ja bei Lost dann jetzt nicht unbedingt dazugehören muss. Ich weiß nicht, ich finde, es ging wie bei Folge 1. Ab Folge 1 ging es lange, lange, lange Zeit um die Charaktere und um deren Leben und Background. Und ich finde nicht, dass das mit dem Ende der Serie irgendwie in eine andere Richtung gegangen ist, sondern es hat sich, wenn überhaupt, und da kann dann auch keiner widersprechen, wenn überhaupt zurück auf seine Wurzeln der ersten Staffel besonnen, sage ich mal, bevor der Hatch kam, bevor es, sage ich mal, in diese etwas Mystery-mäßige Fantasy, was auch immer Richtung ging, Sci-Fi, wie auch immer man es nennen will, Outer Limits, ja. Was auch immer. Ich finde, der Hatch steht bei mir dafür. Also Anfang der Staffel war ja wirklich immer so, wie überleben wir und wie kriegen wir das hin und warum irgendwie, warum ist hier jemand anderes, der irgendwie nicht auf unsere Liste stand und wer war das? Und dann aber fing es halt an mit diesem ja ganzen abgefahrenen Scheiß. Und den fand ich cool, der hat mich auch ich bin gleich fertig, ihr guckt alle schon so viel. Den fand ich auch cool, der hat mich auch über Staffel hinweg gehalten. Ich weiß noch, dass ich mir ganz oft zwischendurch gedacht habe, also wenn es jetzt nur um die Charaktere geht und nur um dieses, ja, Robinson Crusoe-mäßige, wir überleben da jetzt und dann erst mögen sich Kate und Jack und dann aber Kate und Sawyer und dann ist Jack sauer auf Sawyer und so, wenn das jetzt alles gewesen wäre als Plot, wäre mir das auch nicht genug gewesen, dann wäre ich garantiert ausgestiegen und so hat mich das an was rangeführt, was ich mir sonst vielleicht nicht angeguckt hätte, nämlich so diese gute Charakterisierung der Charaktere, also so, ob die jetzt am Ende völlig für den Arsch war, weil die Hälfte der Leute eben schon tot sind, bevor überhaupt die Auflösung kommt und so, darüber kann man natürlich lang und breit diskutieren. Ich persönlich fand's nicht schlimm. Ich hätte aber auch gerne, also um mal jetzt einen Vergleich zu bringen, wo es mir überhaupt nicht gefallen hat, Matrix zum Beispiel, wo man einfach am Ende von dem, was in den Foren stand, was es hätte sein können und am Ende dann wirklich in den Filmen war, war das halt eine Diskrepanz, die mich wirklich wütend gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, guckt einfach mal ins Netz und dreht wenigstens den Scheiß und macht nicht noch was schlechter ist. Bei Lost habe ich eher das Gefühl, die sind so, obwohl sie Tonnen von Möglichkeiten gehabt hätten, einfach aus dem Netz sich, gerade bei so einer 2.0-Serie, weißt du, wo irgendwie die Community so aktiv ist, sich einfach nur die besten Sachen rauszupicken, die alle Leute gut finden, hätten sie auch machen können. Hätten wahrscheinlich andere mit weniger Eiern gemacht. Und stattdessen haben die tatsächlich das, was sie angeblich direkt nach der ersten Folge aufgeschrieben haben, nämlich das Ende, gut, da kann man auch diskutieren, das kann auch viel PR-Gelaber sein, haben sie realisiert und das ohne nahezu da groß was zu ändern, soweit ich das gelesen und gehört und gesehen habe. Und das finde ich auch ganz cool. Also ich mag Sachen, die ein Happy End haben, ich mag Sachen, die ein langes Happy End haben. Ich fand das Ende von Herr der Ringe 3 auch super, dass es so eine Stunde lang irgendwie nur noch gegessen und gefeiert wird. Finde ich nach so einem Ding, wo du sechs Jahre drauf wartest, finde ich das irgendwie okay. Aber es war, was soll ich sagen? Ich kann auch verstehen, dass alle abgefuckt sind. Oder viele. Es ist natürlich voll. Also ich war wirklich zufrieden. Ich hatte aber auch nicht so den Anspruch, dass alles geklärt wird. Ich finde auch, die Staffel hat schon viel geklärt. Die hatte super viele Höhepunkte. Also ich hatte bei jeder zweiten Folge das Gefühl, oh, das war jetzt aber die geilste Folge. Und dann kam zwei Folgen wieder eine, wo ich dachte, oh, die war jetzt aber die geilste Folge. Und nur weil jetzt das Ende nicht noch mehr Knaller hintereinander war und das Ende, was ich gedacht hätte, eingetreten ist, nur deswegen bin ich ja nicht im Krieg mit der ganzen Serie. Das ist meine Meinung. Es tat mir richtig weh, sowohl für Wolf müssen, ja, zum Beispiel, als dann auch so für mich, weil ich mir denke, okay, irgendwie für die anderen war das wohl doch noch wichtiger oder so, aber ich bin auch froh. Ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl hätte, wenn ich an die Serie denke, weil ich dann denken würde, ey, du hast so viel Zeit mit der Serie vergeudet. Da würde ich meines Lebens irgendwie nicht mehr froh werden. Deswegen bin ich froh, dass es mir gefällt. Und vielleicht ist das auch ein Sprung in den Glauben. Wie bei Indiana Jones so. Die Hand an Wolfs Kopf. Ich will ja gar nicht sagen, was soll ich denn sagen? Ich fand's nicht schlecht. Ich versuche mich ja gerade zu rechtfertigen, fand. Du brauchst dich ja nicht dafür rechtfertigen, weil es ist ja eigentlich eine komplett persönliche Meinung, die man. Wie gesagt, ich freue mich ja auch, dass es nicht so war. Dass ich mich nicht geärgert habe, weil ich sehe ja, was es euch bringt. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es mal sage, aber da gehst du echt erwachsener an die Sache ran als ich, denn bei mir ist das völlig anders. Ich hätte im Leben nicht für möglich gehalten, dass sie wirklich mit so einer derart plumpen und billigen und klischeehaften und wirklich so schlecht rangeklatschten Auflösung kommen, dass am Ende quasi alle weiterziehen und ins Jenseits gehen, was halt echt ein helles schön Licht hinter der Tür ist. Das muss ich mal klar machen, ey. Also ich war extrem enttäuscht. Ich hasse das Finale mit jeder Faser meines Herzens. Ich kann es nicht akzeptieren. Ich bin seitdem wirklich sehr wütend und wenn ich jemals die Macher treffen sollte, zünde ich sie an. Ich fühle mich, wirklich, also wenn man meine Mutter angerufen hätte und mir gesagt hätte, ich wäre adoptiert worden am selben Abend, ich glaube, ich hätte mich genauso gefühlt. Ich verliere gerade den Glauben an alles Gute und Reine. Ja, ich bin Hardliner, man hört es schon. Nee, also, wir reden ja gleich wahrscheinlich nochmal detailliert drüber, aber so meine erste Reaktion ist noch immer, das ist jetzt 2 Tage her, dass wir es jetzt aufzeichnen, ja? Ja, ungefähr. Und je länger ich drüber nachdenke, desto beschissener finde ich es eigentlich. Also ich finde da überhaupt keinen Frieden mit. Ich finde das alles, das wird immer schlimmer, je länger ich drüber nachdenke. Und ich lese jetzt gerade auch extrem viel in Foren. Also mich interessiert natürlich schon so das Feedback von den anderen. Und da gibt's auch sehr, sehr viele Stimmen. Gerade in Amerika habe ich das Gefühl, die das ähnlich wie du sehen, Simon, und damit ganz zufrieden waren. Auch so ihre Kritikpunkte haben, aber doch irgendwie mit so einem gewissen zufriedenen Gefühl da rausgehen. Aber natürlich interessieren mich die mehr, die es so sehen wie ich. Und das genauso scheiße finden. Und deswegen lese ich jede Nacht bis morgens um drei da irgendwelche Foren durch. Und das habe ich aber auch gemacht, obwohl es mir sogar gefallen hat. Ich finde, das ist auch das Geile an Lost, dass man selbst, obwohl es fertig ist und da kann nicht mehr viel kommen, reden die Leute weiter drüber. Also das ist ja irgendwo auch Das war ja zu erwarten. Aber ich dachte, dass egal wie ich es finde, also ich habe mich auf eine Enttäuschung schon eingestellt, dass es so dermaßen harter Schlag in die Fresse sein würde. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und ich wollte damit nur sagen, es wird irgendwie auch nicht besser. Also je länger ich drüber lese, desto schlimmer wird es eigentlich, weil mir dann noch so viele Diskrepanzen und Details und offene Fragen einfallen, die einfach nicht beantwortet. Das erklärt anscheinend den Podcast hier als Katharsis, dass man es nochmal mitnimmt und sich davon reinwäscht. Vielleicht bin ich irgendwann so weit wie Jack am Ende von Lost ist, dass er einfach loslassen und weiterziehen kann. Alter, ich... Ja, das brauche ich. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie man, was man aus dieser Serie von Anfang an rausgezogen hat. Ich glaube, es gibt zwei Sorten von Zuschauern von Lost. Das eine sind die Leute, für die ist der Weg das Ziel, und für die anderen ist das eben so, dass das Ziel ist. Ja? Lost ist immer eine Serie gewesen, die mit so viel Mysterien und Rätseln gespielt hat. Das waren immer der Köder, um dran zu bleiben. Und man hat sich immer gefragt, boah, da steht jetzt auf einmal eine Statue mit 14. Oder warum können die Frauen auf der Insel keine Kinder kriegen? Warum ist Walt so wichtig? Warum darf Aaron irgendwie, was ist mit dem jetzt? Die Punkte, aber der Hund taucht wo ich am jetzt Ende zum Beispiel angebissen habe. Ja, so, das war die Leine, wo ich irgendwie, an der ich hing. Und mit jeder Folge hat man ein neues Rätsel dazu bekommen. Und man dachte immer, okay, jetzt müssen sie langsam anfangen, das aufzuklären. Und dann hat man festgestellt, bei mir übrigens war das schon bei der vorletzten Folge so, dass ich mir sicher war, dass da nicht viel aufgeklärt wird, als die Szene kam, als Jacob erklärt hat, wer denn die Kandidaten sind und wie er sie ausgesucht hat. Da war für mich schon klar, okay, viel kommt dann nicht an Tiefe. Mhm. Und dann kommt eben der Punkt, wo man akzeptieren muss, okay, diese ganzen Mysterien waren einfach nur Mittel zum Zweck, um die Leute dran zu lassen, um quasi Spannung aufzubauen. Und mehr war da nicht. Es gibt keine Lösung für ein Geheimnis, es gibt nicht das große ganze Konzept, was dann irgendwann aufgefächert wird, sondern letztendlich ist es einfach eine spannende Serie, und jedes Mysterium ist ein Selbstzweck gewesen, um bei der nächsten Folge auch wieder Zuschauer zu haben. Und wenn man dann eben auf die große Lösung gewartet hat und auf die große Erklärung, kann man nur enttäuscht werden. Die einzige Möglichkeit, nicht enttäuscht zu werden, ist, wenn man akzeptiert, dass die Serie im Prinzip um die Charaktere geht. Und da kann man natürlich streiten, okay, sind die Charaktere gut genug gezeichnet, um zu sagen, ja, das reicht mir, es geht wirklich nur um die Charaktere, um die Entwicklung und um die Beziehung zueinander. Oder sage ich, nee, das ist für mich eine Mystery-Serie und ich will gefälligst, dass die Rätsel aufgeklärt werden. Und so war das für mich, dass es intellektuell derbe unbefriedigend war, das Ende, weil eben nichts von diesen ganzen Sachen aufgeklärt wurde. Aber emotional fand ich das schon befriedigend, weil quasi jeder einzelne Charakter sein Ende bekommen hat, sein Happy End bekommen hat, weil sie am Ende wieder zusammen waren und quasi diese Reise gemeinsam beendet haben, die sie auch zusammen angefangen haben. Und ich finde, das hat emotional gut funktioniert. Aber natürlich kann ich jeden verstehen, der derbe pisst ist, wenn er jahrelang in Foren unterwegs gewesen ist, sich Threads durchgelesen hat oder sich Bilder angeguckt hat und, hey, guck mal, da steht Locke im 45-Grad-Winkel zu Sawyer. Das heißt, die beiden werden den biblischen Konflikt austragen, der 2000 Jahre auf diesem Mosaik festgehalten, bla bla bla. Ja, oder auch, dass der schwarze Rauch schon in Folge 1 in die Turbine eingedrungen ist, kurz bevor sie explodiert. Ja. Sowas finde ich aber auch schon ganz geil. Ja, also es jetzt ist lachen alle drüber und sagen, guck mal, wie doof ihr gewesen seid, dass ihr nach diesen kleinen Hinweisen gesucht und sie auch noch ernst genommen habt und eure Zeit damit verschwendet habt, euch irgendwelche Theorie auszudenken. Aber und ich kann das leider überhaupt nicht mehr entkräften. Ich muss sagen, ja, habt ihr recht, war ich doof. Da musst du dich fragen, was halt wie eine Schatzsuche so ist. Sag zum Ende des Tages, ey, wow, das gemeinsame Abenteuer, so die Schatzsuche, das Hinweise finden und so. Das ist, also der Weg ist das Ziel, die Reise war mir das Vergnügen wert. Oder sagst du, ey, bin jetzt an der Schatztruhe, mach sie auf und sie ist leer. Und ich will den scheiß Schatz jetzt sehen. Ja, aber ich finde auch, der Weg ist das Ziel. Ja. Aber Weg ist das Ziel, wirklich die perfekte Beschreibung. Wenn du wirklich dann alles würdest beantwortet bekommen an Detailfragen, also wenn es jetzt nicht wirklich dann echt die Telefonnummer von Abrams ist, was die Zahlen da bedeutet, oder keine Ahnung, was die da reininterpretiert haben. Ja, die Zahlen, die hätten sie auch lösen können. Könntest du eine gute Auflösung überhaupt finden für diese Thematik? Naja, ja, also was heißt, könnte ich? Nein, ich könnte es nicht, aber das ist auch nicht mein Job. Und ähnlich wie Nils, also ich war auch dabei, also natürlich, fangen wir mal vorne an. Also jetzt rechtfertigen sich ja die Macher mit, es wäre schon immer so eine Character-Driven-Show. Es ginge schon immer um die Charaktere und das wäre eigentlich wirklich das Wichtige gewesen. Und deswegen auch dieser emotionale, versöhnliche Abschluss, dass alle Charaktere sich da gefunden haben und alle haben sich lieb. Also zum einen, sag mir mal eine TV-Show, die nicht character-driven ist. Also das ist so ein Argument, das irgendwie alles erklärt und die Fans, die jetzt quengeln wie mich, ruhig stellen soll. Aber halte ich für kompletten Bullshit. Also mir fällt spontan keine einzige Serie ein, wo es nicht um die Charaktere geht. Natürlich, es geht immer um die Charaktere. Naja, das ist ein Trend, der sich jetzt so in den letzten 10, 20 Jahren, sagen wir mal, langsam eingeschlichen hat. Was ist das denn für ein billiges Argument, wie es geht um die Charaktere? Ja, gut, ihr habt schon recht. Selbst bei Akte X, wo die Fälle das Highlight waren, ging es trotzdem auch um die Charaktere. Ja, natürlich. Also na klar, es geht immer um die Charaktere. Nicht unrecht da. Also, Outer Limits. Und da ging es nicht um die Charaktere. Ja. Die türkische Version lauter Ümit. Was mich dabei aufschert, Nils, weil du es gerade gesagt hast, mit den Charakteren, teilweise durch das Ende wird ja auch die Tragik mancher Charaktere auch so völlig ausgehebelt wieder. Also wenn ich am Ende sehe, dass Said Shannon wiedergefunden hat, die er gerade mal 40 Tage kennengelernt hat und wie die zweimal geküsst hat und die fanden sich halt irgendwie geil. Jetzt auf einer Insel, wo sonst keiner ist und ist ja klar, dass man sich dann irgendwo geil findet. Gerade Said hatte am Anfang noch andere Probleme. Stimmt, also vor allem, der hatte doch diese eine, die er echt geliebt hat. Nadja, genau darauf wollte ich hinaus. Nadja war seine große, weißt du, er hat sich vom Foltern abgewandt, weil er an Nadja gesehen hat, dass es nicht der Weg ist, den er gehen möchte und der fühlt sich geläutert, er möchte ein besserer Mensch werden. Er hätte ja beide kriegen können, also am Ende meine ich. Naja, für die Lostmacher nicht. Die Lostmacher setzen ihm halt die typische geile Hollywood-Blondine daneben und verkaufen uns das als. Das war seine wahre Liebe. Und jetzt soll ich sagen, oh ja, das ist aber schön. Yeah. Das ist Bullshit. Bist du sicher, dass es als wahre Liebe dann aufgebaut war? Ja, es war die Gruppe, die dann genau, zusammen es ist Gruppe. Ja, aber am Ende wird es mir so verkauft. Wenn ich Said und Shannon sehe, wie sie so in Zeitlupe sich umarmen und hinter ihnen geht so das Licht in dieser Kirche an. Und ich sehe es mehr als Kombination einfach dadurch. Es wird ja auf diese Zeit dann wieder alles wieder zurückgelegt. Also ich habe natürlich nicht den gleichen Background wie alle hier dran, weil ich habe es anscheinend, glaube ich, deiner Meinung nach richtig gemacht, bin aus der ersten Staffel ausgestiegen, was das Lost Viewing dann angeht. Und, naja, um kurz darauf einzugehen, ich fand das Finale eigentlich ziemlich gut, dafür eben, dass ich nur eine Staffel von diesen 5, 6 bisher gesehen habe. Ja gut, du fandst auch das Buffy-Finale gut. Das Buffy-Finale ist super. Siehst du? Ja. Das Angel-Finale. Das hab ich gesehen, kann man mir nicht vorwerfen. Ja, das Angel-Finale, das Angel-Finale ist besser, aber egal. Geil. Wie gesagt, ich habe von Lost eben damals die erste Staffel mir durchgeguckt und bin eigentlich nie in diesen wöchentlichen Rhythmus reingegangen, wo man wirklich um die Mystery-Sachen sich dann auch kümmert und wann du hast ja immer effektiv eine Woche Zeit, wenn eine Folge gelaufen ist, dass du auch echt viel Spielraum dann hast, um über solche Probleme nachzudenken, einfach, oder besser gesagt solche Rätsel, die dir auferlegt wurden. Und aber das ist total macht auch Spaß. Ist total nachvollziehbar und ist auch eine coole Sache, dass man sich da echt drin einfängt. Ich habe natürlich dieses ganze Vorwissen oder auch fast schon jetzt, muss man sagen, Ballast nicht gehabt beim Gucken des Finales, sondern da waren die Charaktere, die ich einigermaßen kannte, weil man lernt sie schon kennen, bis zum Ende der ersten Staffel, hier und da ein bisschen was drüber gelesen, ein bisschen was gehört. Irgendwann in der 5. Staffel, glaube ich, mal eine Folge geguckt, wo die Charaktere da waren, aber alle komplett was anderes gemacht haben. Also total nicht nachvollziehbar, aber ich fand das als wie ihr schon gesagt habt, als Charakterstück einfach sehr schön, sehr emotional am Ende hinaus und ich glaube, es war auch immer so eine Diskussion, wie ich am Rande mitbekommen habe von, wie war es, Man of Science, Man of Faith? Mhm. Ja, ja, das ist immer das Grundthema eigentlich. Wo es dann immer geht um Wissenschaft gegen Glaube. Ne? Und ja, Glaube hat gesiegt. Ja, klar, natürlich kann man so argumentieren, dass diese Frage von Anfang an ja im Raum stand. Die war ja auch relativ deutlich, die wurde ja auch immer wieder vorgebracht und am Ende haben sich halt einfach entschieden, der Glaube hat gewonnen. Also natürlich, das ist jetzt so das Holzhammer-Argument und da kann ich jetzt auch nicht viel gegen sagen, weil man kann doch sagen, Glaube ist leichter zu erklären als Wissenschaft. Also wenn sie es auf wissenschaftliche Art alles erklärt hätte, hätte sie wirklich... Vor allem Glaube hält auch länger. Glaube hält auch länger als dann Wissenschaft sozusagen. Ja, siehst du ja bei den Lost-Leuten, die positiv... Ich glaube nichts mehr. Ja, aber was mich wirklich fuchsig macht, ich lasse mir einfach diesen Vorwurf nicht gefallen, dass es meine eigene Schuld ist, dass ich so doof war und bei diesem ganzen Puzzle, bei dieser Schnitzeljagd mitgemacht habe und irgendwie mir Theorien überlegt habe und nach jeder Folge standen wir morgens hier am Kaffeeautomaten und jeder hat so seine Theorie vorgebracht und so. Das war genau das, was die Macher wollten. Sie haben es genauso inszeniert und so war Lost von Anfang an aufgebaut. Also ich lass mir jetzt nicht einfach so einen Stinkefinger zeigen und sagen, ja, selbst schuld, du Idiot. Nee, ich habe genau das gemacht, was die Macher wollten. Das war alles so manipulativ aufgebaut. Die durch Musik und Schnitt und wie so die Sachen präsentiert werden, wurde halt immer so eine große Auflösung immer impliziert. Es wurde nie gebracht, aber wir wurden immer dazu getrieben zu denken, wir verstehen es nur noch nicht, weil wir halt ein paar Puzzleteile noch nicht kennen, aber es gibt schon ein großes Ganzes. Und ganz am Ende wird dann einfach gesagt, nee, es war alles für den Arsch. Ja genau, Nils, wie du gesagt hast, es wirkt in der Rückschau wirkt es einfach nur nach einer Methode, um möglichst viele Leute weltweit an so eine Serie zu fesseln. Eine Hinhaltetaktik. Genau, damit die auch ihre 6 Staffeln kommen. Die hätten theoretisch auch 10 Staffeln draus machen können. was ich ihnen sehr hoch anrechne, dass sie das nicht getan haben, weil sie hätten es tatsächlich, wenn man gerade jetzt weiß, man hätte es voll machen können. Ja, natürlich, genau. Also wenn die eh schon quasi wussten, dass sie es am Ende eh nicht erklären können. Also ich glaube, ja, spätestens ab der Hälfte... Alles. Oder ganz, ich hätte es auch nicht erklären können, aber es ist auch nicht mein Job. Ja, ich habe mir die Scheiße nicht ausgedacht. Da hätte ich doch lieber, also mal wirklich, also jetzt mal, das überlege ich schon die ganze Zeit, eine Staffel mehr und dann aber die alles so lassen, wie es ist, von mir aus sogar das Ende, aber dann eben in dieser einen Staffel auch wirklich nochmal Sachen erklären, nochmal irgendeine Handlung einbauen, die quasi all die offenen Fragen so, die die Fans haben, wirklich auflöst. Und ich glaube schon, dass man das schaffen könnte. Ja, also mein, da natürlich kann finden, man das schaffen, alles aber die Frage ist... Aber sie haben sich ja dagegen entschieden, warum? Sie wollten ja nur 6. Ja, aber warum, wenn doch jetzt ganz offensichtlich ist, dass es eben nicht diese eine große Geschichte gibt, die am Ende zusammengeführt wird, dann verlangt man ja von den Autoren, sich was auszudenken, was das halbwegs plausibel erklärt. Naja, und das kann dann ja auch jeder selbst machen. Also so wie zum Beispiel die Szene, Adam und Eva diese beiden Skelette gefunden wurden und dann später in der 6. Staffel wurde erklärt, okay, das ist jetzt die Mutter von dem Mann in Schwarz, die Mann von Jacob Schwarz. Da hingelegt worden sind. Nee, Quatsch. War der andere? Doch. War doch der Mann genau, in Black der Körper und von stimmt, jetzt war der Körper. Okay, ja, doch. Ich die wurden dann so da drapiert. Und da, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich würde mal behaupten, das haben die auch noch nicht gewusst, als sie zum ersten Mal diese beiden Skelette eingeführt haben. Und das zeigt ja nur, okay, die gucken jetzt, wo sind die Loose Ends, wo baumelt hier noch ein Storystrang rum, den knote ich jetzt irgendwo dran. Und wenn ich dann sowieso weiß, okay, die haben das sich gerade ausgedacht, um das irgendwie noch zu erklären, dann kann ich auch drauf verzichten, dann kann ich auch genauso gut akzeptieren, okay, das war ein Stilmittel, ein erzählerisches Stilmittel, eine Fassade, hinter der keine Struktur steckt, und ich bin drauf eingegangen, ich bin drauf reingefallen, wenn man so will, aber bei aller Wut darüber, dass die Dinge nicht erklärt werden, es hat funktioniert. Ich wurde 6 Jahre lang gefesselt von dieser Serie, ich habe Spaß dran gehabt, darüber zu diskutieren, und deswegen will ich auch nicht im Nachhinein jetzt alles schlecht reden und sagen, ich bin total enttäuscht, weil diese 6 Jahre kann mir keiner mehr nehmen, die hatte ich Spaß, es gibt jetzt nicht diese Befriedigung, dass ich jetzt sage, oh, das ist alles das Rätsels Lösung, aber am Ende hat es funktioniert. Ja, es gibt leider immer wieder auch Geschichten, die sind lang und die machen Spaß, aber am Ende haben sie, der dunkle Turm ist zwar so ein Ding, vielleicht ein Ende, womit man unglücklich ist, so. Und das gibt's immer wieder mal. Ich bin da schon ein bisschen auch dran gewohnt. Vielleicht bin ich da auch nicht so anspruchsvoll, was das angeht, so. Vielleicht schütze ich mich dann auch vor dem, also, was du da durchmachst. Ich bin halt so unglaublich enttäuscht, weil ich die ganze Zeit gefühlt habe oder zumindest gehofft habe, dass die große Enderklärung die ganzen Staffeln davor, alles was passiert, oder zumindest ein Großteil, jetzt wirklich nicht jedes Detail, also wollen wir nicht unrealistisch sein, aber zumindest die wirklich großen Storystränge und Geheimnisse so derart erklärt und ein anderes Licht drückt, dass du eigentlich so ein bisschen wie bei Sixth Sense am Ende direkt nochmal von vorne anfangen willst, weil du jetzt auf einmal die Zusammenhänge verstehst und jeden Nebensatz und weißt du, da habe ich gerade dran gedacht, die haben eigentlich quasi mit dem Ende, ich fand's eben gut, aber die haben die Wiederanschaubarkeit der Serie komplett gekillt. Ey, wirklich, ich hatte mich echt gar nicht mehr. Ich habe mich echt drauf gefreut. Ich habe schon fast die 200 Euro Super Blu-ray Collectors Boxer bestellt und dachte, Alter, wenn es vorbei ist, ich mach sofort ein Hardcore-Lost-Wochenende. Fuck alles von vorne an, wenn's so geil wird. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf. Nee, das ist auch tot bei mir. Lost, ja, Freude ist tot. Ich will das hat jetzt keinen, bei Spielen würde man sagen, Replay-Value. Also für mich ist das irgendwie... Das ist vielleicht auch ein ganz persönliches Problem von mir. Und also Nils, natürlich hast du schon recht, das waren 6 geile Jahre und ich hatte echt unglaublich viel Spaß und es war cool, mit euch über alles zu reden und das die ganzen, meine ich ja, diese Community, die ganzen Blogs durchzulesen. Ja. Aber trotzdem, ich habe das ja auch gemacht, weil mir immer versprochen wurde, dass das am Ende noch so ein großer Payoff kommt. Aber ich glaube, und den so dermaßen konsequent und brutal mir einfach zu verweigern, das finde ich schon. Also da müssen sich die Macher auch echt nicht wundern, man muss jetzt nicht irgendwie meine Enttäuschung teilen, man kann das auch völlig anders sehen und das kann ich natürlich auch akzeptieren, aber wenn sich die Macher jetzt ernsthaft wundern, warum zumindest die Hälfte der Fans hardcore-mäßig angepisst ist, dann halte ich das für komplett naiv und unglaublich weltfremd. Das ist schon, das grenzt ja schon an Blödheit. Also was haben sie denn erwartet? Also es gab ja eh, wenn du auch bei anderen Serien guckst, wo es konkrete Beispiele gab, wo ein Finale einfach nochmal nicht das abgeliefert hat, was du erwartet hast. Battlestar Galactica. Nicht, bitte nicht. Scheiße. Nein, nicht drüber reden. Ich wollte mehr auf solche Serien eingehen wie Roseanne, falls das jemand mal gesehen hat. Ja, Alter, das du kommst gerade von Lost zu Roseanne. Ende. Nein, es geht um die berühmten letzten Folgen. Ja, ich weiß schon, ich fand nur den Sprung. Zum Beispiel die von Alpha also komisch. Genau, zum oder Beispiel dort Roseanne war sehr komisch. Genau, dort war es ja quasi dann so gedreht, dass aus einer Comedy-Serie wurde in den letzten zwei Staffeln, die wurde immer absurder, dass die im Lotto gewonnen haben und alle reich gewesen sind. Und in der letzten Folge stellt sich raus, irgendwie, ja, mitten in der Serie ist eigentlich der Hauptcharakter Dan dort gestorben, also der Mann von Roseanne, und der Rest war ein ausgedachtes Schriftstellerstück, was sie gemacht hat. Und eigentlich sitzt sie fett im Keller und schreibt ihren Roman, und das war quasi die Serie, wie sie entstanden ist, und alles ist im Kopf abgelaufen eigentlich. Krasserweise ist das Ende von Lost davon gar nicht so weit entfernt. Ja. Oder auch zum Beispiel, wie ist diese andere Serie, diese Krankenhausserie aus den 80ern, Saint Elsewhere, glaube ich. Boah, jetzt kommen wir aber. Ja. Nee, aber da ging es darum, da war die komplette Serie. Erdacht von einem autistischen Jungen. Genau, ein autistischer Junge hat sich das in einem Snow Globe irgendwie ausgedacht, die ganzen Charaktere, die da sind. Was ich ein cooles Ende finde. Also was ein gutes und natürlich aber trotzdem auf die ganzen Charaktere spuckt, die sich da entwickelt haben, weil die es nicht wirklich existiert haben. Ja, genau, aber das meine ich damit. Man weiß ja auch, dass es eine Serie ist. Man spielt ja mit. Man sucht sich halt als Macher ein schönes Ende, wo man sagt, ach, das ist ja lustig, komm, da hat's einen schönen, hat so eine Schleife am Ende und das Paket ist zu. Und als Zuschauer denkt man vielleicht, oh, das ist jetzt aber, da fühle ich mich aber verarscht. Ich verstehe auch das, also, was ich vorhin sagen wollte, du bist vielleicht auch deswegen sauer, weil du natürlich dir auch denkst, ja toll, also das, was mich auf Trab gehalten hat, das hätte ich mir auch selbst ausdenken können. Du hast, glaube ich, gesagt, Nils, mal. Ja, wenn ich es nicht erklären muss. Ja, es ist ja absolut kein Problem für jeden von uns, einfach eine Story zu finden, die ganz viele Cliffhanger hat und mysteriöse Momente. Am Ende kommen Zombie-Nazis auf Dinosaurier an. Ja, das wäre der Moment, wo ich deine Serie nicht mehr gucken würde. Aber gut, spätestens ab da würden es alle gucken. Seid mal ehrlich, Leute. Das war der Cliffhanger. Zombie-Nazis auf Dinosaurier. Das war der Cliffhanger von Enterprise. Wenn die Dinosaurier-Armbinden haben, dann ja. Weil dann würde ich mir denken, oh, da ist aber was anderes. Ja, aber genau das. Also wenn es nur darum geht, irgendwie möglichst abgefahrene Geheimnisse. Und da fühlst du dich verarscht, weil man. Dann kann ich das auch, ja. Genau, und dann fühlt man sich verarscht, weil man denkt, ja, ich habe den Leuten dahinter so eine Art Genie attestiert, dass sie gar nicht haben. Und dann will man das zurückhaben, aber man kriegt es ja nicht mehr zurück, so, weil man hat es ja geguckt, man hat begeistert geredet, man war sicher, das wird am Ende geil. Im Prinzip. Lost ist wie einer dieser Händler, die bei Red Dead Redemption. Rumfahren und einem irgendwelche Mittelchen verkaufen. Und die wirken vielleicht für den Moment schmerzstillend, und damit muss man aber die doppelte Dosis beim nächsten Mal nehmen. Aber es heilt nicht die Krankheit, es vertuscht nur die Symptome, und so ein bisschen ist Lost in dem Fall auch, muss man akzeptieren. Da steckt eben nicht der große Geniestreich hinter. Ich finde es dann aber auch ein bisschen frech, dass sie es wirklich auf die Spitze getrieben haben. Also da steht nicht nur eine Statue, eine riesengroße, sondern sie hat auch noch 4 Zehen. Und das ist zum Beispiel. Die große Statue wäre sogar nicht mal das Problem gewesen. So, man hätte, also die Statue, da hätte man sich noch überlegen können, oh cool, die Geschichte ist wesentlich älter, als man denkt. Jack und Co. sind nicht die Ersten, die da irgendwas erleben, sondern das zeigt so ein bisschen diese, wie klein eigentlich dieser Ausschnitt ist, den man sieht in der großen ganzen Geschichte der Insel. Aber nein, dadurch, dass sie noch 4 Zehen hat, wird das eigentlich absurder, weil da finde ich, da haben sie es wirklich übertrieben damit, irgendwelche Geschichten sich auszudenken. Das wirkt so, als wenn die Autoren im Koks waren, sich überlegt haben, nee, wir machen nicht nur eine Riesenstatue, sie hat nur noch 4 Zehen, und es ist einfach zu viel dann. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Schreiber haben halt einmal wahrscheinlich vor jeder Season großes Meeting gehabt, und da durfte einfach jeder mal in einen Raum reinrufen, was er gerne in so einer Serie sehen würde. Da hat einer gerufen, Zeitreisen würde ich gerne mal sehen. Sagt, ja, alles klar, machen wir, wie schreiben wir mit rein? Und dann ruft, ich würde halt gerne mal eine große Statue sehen oder ein schwarzes Rauchmonster. Müsst ihr nicht erklären, aber fände ich geil, das mal zu sehen. Ja, alles klar, schreiben wir auch rein. Und am Ende haben wir keine Erklärung. Also im besten Fall jetzt so eine Tafel gegeben, wo Plottelemente und Auflösungen sind, die man hin und her schieben kann, je nachdem, für was man es braucht. Ja, man bräuchte so ein Computerprogramm, was es genauso in der Waage hält, ja. Aber das, ja genau, was du schon gesagt hast mit Adam und Eve, das ist jetzt auch, das war ja schon immer das große Argument, und das haben sie ja lange vor der Auflösung von Adam und Eve ja auch mal gebracht, dass sie von Anfang an wussten, wer diese Skelette sind, wir müssen nur abwarten, aber die haben schon einen Plan, und ne, wartet mal ab. So, und jetzt ist halt die große Hammer-Auflösung, dass es der Man in Black ist und seine Mutter. Figuren übrigens, die man bis kurz vorher eigentlich noch nie wirklich gesehen hat und deswegen auch keine emotionale Bindung an die hatte. Und ich finde auch, ich bin immer noch nicht überzeugt, weil, also jetzt in der Rückschau, ich überlege mir, die finden ein männliches und ein weibliches Skelett. Und ganz am Ende kommen die halt mit einer Auflösung, aber ich bin ganz sicher, das hätte jetzt auch jedes andere Paar sein können, das hätten sie mir genauso halbgar erklären können wie jedes andere. Also das hätten auch Rose und Bernard sein können. Da wäre ich, also irgendjemand hätte mal gesagt, ja klar, natürlich, das macht Sinn, und tausend andere hätten gesagt, ja, aber das könnte trotzdem noch jemand anders sein. Also das war von Anfang an alles so dermaßen vage, dass sie sich bis zum Schluss irgendwie mit jeder Überlegung hätten sie um die Ecke kommen können, und genauso haben sie es auch gemacht, und das soll ich jetzt als großen Beweis sehen, dass wir das geplant haben? Das fand ich jetzt auch nicht so. Ich dachte mir, okay, so im Kopf ein Haken abgehakt, so ein Problem weniger. Wenigstens okay. Eins können wir. Zack. Die beiden fand ich jetzt sag ich mir, nicht so interessant. Ich fand vielleicht die Steine, die sie dabei hatten, interessant. Das war ja dann okay. Halt aber es das war so ein Spiel nettes Detail. Also ja, genau. Aber sie haben sich nur auf diese Bagatellen gestürzt und haben halt die wirklich großen Sachen, wie die Zahlen, den Hedge, die Dame, Initiative, haben sie halt einfach nur angekratzt, obwohl sie so viel Zeit hatten, das zu lösen. Weißt du, wie lange waren sie in der Vergangenheit bei der Dame? Wie lange haben sie dies und das? Warum hat nie jemand mal irgendwie was rausgekriegt? Und was so? Ganz ja, genau man, wollte man will das eigentlich gucken wie eine Geschichtsdoku. Man will eigentlich so eine Doku sehen, so dann ist das, was das passiert und dann kam der Typ, weil wirklich konkret die Geschichte erzählt bekommen. Es ist so, man sitzt am Bett und der Großvater liest einem eine gute Nachtgeschichte vor und bei den spannenden Sachen hört er einfach auf. So hätte ich mir das auch gewünscht. Einfach wirklich so wissenschaftlich konkret. Erzähl doch mal, wie, weil man ist dann ja auch neugierig. Man will das ja, dann klar. Ja auch. Und klar, und da ist man ganz offensichtlich unterernährt von den Schreibern. Genau, wenn jetzt die Macher sagen, ja, aber so hätte man es nicht gucken sollen, so sollte es da nicht wissenschaftlich rangehen und nicht immer der Auflösung daherhecheln, dann kann ich aber echt nochmal sagen, doch, genau so habt ihr es gedreht und so habt ihr es präsentiert und so wolltet ihr, dass wir es gucken. Ihr wolltet, die wussten noch ganz genau, wie viele Fanseiten es gibt und die abgefahrensten Theorien. Das kann mir jetzt doch keiner erzählen. Das war ich auch, wie man offenen Auges in dieses Messer rennen kann. Das war abzusehen, dass sie das scheiße finden werden. Ja, natürlich. Also weißt du, sich jetzt hier dumm und naiv zu stellen, so, ach, wir sind aber, da hätten wir jetzt nicht damit gerechnet, dass ihr alle so enttäuscht seid. Ja, ihr seid Idioten. Also was habt ihr denn erwartet? Dann hättet ihr es von Anfang an einfach anders erzählen sollen. Du unterstellst den Machern hinter so einer Serie auch einfach zu viel Idealismus, weil du, ja, wir leben einfach. Ich wenn bin du, ein Träumer, bist du? Ja, nein. Lost, das ist so eine große Produktion, die so viel Geld kostet. Die mussten ja komplett Hawaii evakuieren und mieten für 6 Jahre lang zum Beispiel. Ja, für 6 Jahre lang war keiner da. Und nein, aber ach, deswegen rennen die jetzt alle hier rum. Nein, überleg doch mal. Das ist so viele Serien sind vor ihrer Zeit abgesetzt worden. Das heißt, man kann als Schreiber sowieso schon mal gar nicht damit rechnen, ob man überhaupt die Chance bekommt, so eine Geschichte zu Ende zu erzählen und dann auch aufzuklären. Und dann ist es so, dass du diese Serie quasi verkaufen musst. Sie muss sich quasi für jede Staffel neu finanzieren und sich beweisen. Und dann ist es einfach leicht zu sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt dieses neue Internet und da gibt es jetzt virales Marketing und das hat das schon gemacht und gezeigt, wie leicht man einen Hype lostreten kann. Und dann wird eben dieser Hype und alles, was drumherum ist, das wird das eigentliche Ziel. Erstmal irgendwie das kommerziell aufzubauen und das safe zu machen, dass der Sender damit Geld verdient. Das ist in dem Moment das Hauptziel und das hat funktioniert. Das Ding ist ja gelaufen irgendwie wie, weiß ich nicht, wie Pullis in der Antarktis oder irgendeine andere Metapher halt. Und Kühlschränke in der Sauna. Ich hätte Tausende. Egal, ja, okay. Ja, gut. Und ich glaube, das ist eigentlich das, worum es dann letztendlich ging. In meinen Augen gibt es da leider niemanden, der sich gesagt hat, ey, ich habe voll die geile Idee. Ich würde gerne, dass die jemand finanziert, damit ich sie endlich machen kann, weil ich glaube, das ist so eine geile Geschichte, die muss dringend erzählt werden. Nö, es ging darum, Geld zu verdienen und das Ding am Leben zu halten und Hype zu entfachen und das hat auch aber funktioniert. Aber geht ja nicht aber beides andere, auch zusammen? Ja, ich wollte gerade sagen, viele andere Serien. Ja, klar geht das, aber bei Lost war es halt nicht so. Ja, also, meine Theorie ist aber, dass man sich zum Beispiel für dieses spirituelle Ending, nenne ich es jetzt mal so, auch gerade deswegen entschlossen hat, weil das nun mal eine amerikanische Serie ist und weil... Ja, das glaube ich auch. Spiritualismus und so, ich will es gar keine speziellen Konfessionen nennen, aber das ist halt einfach sehr wichtig da. Nee, das ist halt einfach ein Ding, das ist, gehört da rein und das haben die lieber als Wissenschaft. Das ist also ja da, es gab, es gab in der Richtung aber, glaube ich, auch ein paar kritische Stimmen von wegen, weil so die, weil alle Religionen ja dargestellt wurden im Finale sozusagen. Kriegt jeder Einzelne auf, dass die anderen und nicht, dabei sind. Und nicht nur der christliche Glauben oder sowas, also speziell von boah, von stell dir mal den Aufschrei vor, wenn es nur, wenn wirklich eine Kirche gewesen. Hey, aber ey, also ich sage, Christian Shepherd, sage ich da nur. Ne? Also, ja, also die ganze, es gibt noch viel mehr Hinweise so auf konkret aufs Christentum, die sehr wenig subtil versteckt worden sind. Beispielsweise der Tod von ja, Jack, der vom Bösen von John Locke das Messer in die Seite gerammt bekommt, exakt an der gleichen Stelle, an der Jesus Christus die Lanze eines römischen Soldaten in die Seite gerammt bekam. Und genau wie Jesus gestorben ist für die Sünden, ja, auch Charlies letzte Momente, so dann Jack quasi für alle anderen in der Serie und rettet damit die Insel und damit ja jede, er rettet ja jede Seele, weil die Seelen wären ja verloren gewesen, wenn die Insel untergegangen wäre, rettet quasi alle Seelen und das ist exakt Jesus Christus, fand ich schon ein bisschen... Also ich meine, sowas, das haben sie bei Neo in Matrix ja auch schon gemacht, so, ich finde das aber immer ein bisschen plump und einfach. Das war sehr, sehr plump da. Im Grunde ist die Bibel an sich oder zumindest diese Geschichte darum, ist ja schon wie Matrix von vor 2000 Jahren. Das ist, also es ist halt eine uralte Geschichte, das ist halt einer, der krasse ist, der irgendwie weißt du, The One ist. Und das ist jetzt auch nicht die neueste Geschichte der Welt sozusagen. Und die also dann einfach schlecht zu kopieren, weiß ich nicht, ob das einem wirklich was bringt. Ja, eben. Also, dass sie aus den Fehlern auch nicht gelernt haben. Weil vor Jahren schon flog immer wieder das Stichwort Matrix im Raum rum. So, wenn sich Fans unterhalten haben, irgendjemand hat immer gesagt, ey, nicht, dass am Ende so wie Matrix wird. Weißt du, großer Endkampf, gut gegen böse und am Ende wird alles gut. Und ich bin echt, also völlig fassungslos, dass sie daraus überhaupt nicht gelernt haben. Also wirklich so blindlings und blöd gerinsen. Na gut, so ganz will ich das auch nicht mit Matrix vergleichen. Na gut, das eine ist ja auch ein Film, das andere Serie, ist schwierig. Ja, also und die Kampfszenen waren Matrix geiler. Ja, das stimmt wohl. Schau sie dir heutzutage nochmal an, ich glaube. Aber es wurde, glaube ich, in Lost mehr geschossen. Stimmt. Nein, aber ich habe immer das Gefühl, also so wie ihr drüber redet, dass die Lost-Macher so richtige, so ja, nennen wir es mal ganz höflich, so Zitathuren sind. Ne, dass die gerne einfach hier Referenzen, Zitate, irgendwo was reinschmeißen, um einfach dort irgendeinen coolen so Mini-Gag oder Mini-Entdeckung dort drin zu haben, wo sich Leute richtig drauf versteifen können. Und ob es jetzt wirklich vom Konzept der Serie so war, dass sich über 6 Jahre so durchgezogen hat, oder ob sich es einfach entwickelt hat, dass da einfach immer mehr vollgepackt wurde. Ne, wie die kleinen Details, wo speziell dann, also du hast es ja als diese 2.0-Serie jetzt dann bezeichnet, was ja quasi dann damit eingeht, dass du mit einer Community quasi zusammen diese Serie aufbaust. Ich hatte das Gefühl, das war die Serie, die wirklich zum ersten Mal so die Autoren und die Zuschauer wirklich zusammengebracht hat, so dass man sagen kann, okay, die einen lernen vom anderen und das ist irgendwie, die Autoren wissen, dass es so viele Leute gucken und darüber reden und streuen Sachen ein, extra zu dem Zweck. Das fand ich sehr geil. Also nur leider halt, da, wie du sagst, die hätten das Ende dann wirklich umso mehr voraussehen müssen, dass es genauso laufen wird. Also ich hätte auch mit der religiösen Auflösung, ich bin jetzt nicht der größte Religionsfan und diese Glaubensgeschichte widerspricht mich jetzt auch nicht so. Teufel ist doch auch Religion, oder? Bitte was? Teufel ist doch auch Religion. Ich werde auch dein Blut trinken. Aber nicht aus dem Hals. Also auf jeden Fall, damit hätte ich eigentlich nicht so ein großes Problem gehabt. Ich kann das auch völlig akzeptieren, weil wie gesagt, das wurde ja auch in der Serie immer wieder aufgebracht, irgendwie der Mann des Glaubens, und ich kann das alles annehmen, ich bin nicht komplett dagegen. Ich hätte aber zumindest erwartet, dass sie so eine gewisse Ambivalenz auch am Ende schaffen, weil du halt bis zum Schluss ja wirklich immer diesen Zwiespalt hattest zwischen Glauben und Wissenschaft. Hätte ich erwartet, dass das Ende oder nicht nur die letzten paar Minuten, sondern das ganze Finale, vielleicht sogar die ganze letzte Season, zumindest immer so zwei Seiten der Medaille beleuchtet. Also dieses Jacob und das helle Licht und die Quelle. Ich dachte wirklich immer, das ist quasi eine Interpretation derselben Sache. Und später sehen wir noch die wissenschaftliche Interpretation. Die wollen alle dasselbe und es passiert auch dasselbe, aber es wird einfach auf verschiedene Arten interpretiert. Und das hätte ich mir fürs Ende gewünscht und ich hätte es auch wirklich erwartet, dass sowas noch kommt. Und deswegen bin ich immer noch so fassungslos, dass sie so alles, was sie jemals an geschickter, weißt du, die haben so Fäden gezogen und alles immer offen gelassen und zwei Seiten präsentiert. Du musst dich immer entscheiden, was glaubst du, ist der gut, ist der böse, glaubt er jetzt, ist er Wissenschaftsmann, dass sie das so mir nichts, sehen nichts einfach abstreifen und sagen, ja, nö, ist wirklich komplett alles Glaube, den ganzen Rest könnt ihr vergessen. Das finde ich beachtlich, sag ich mal. Ganz kurz, ich wollte bestimmt auch was sagen, ich will mich nur gerade nochmal einhaken, was mir gerade einfällt, es ist ja Glaube und Wissenschaft, wie du gerade gesagt hast, und am Ende könnte man sagen, Glaube hat gewonnen sozusagen, aber eigentlich ist es ja auch Quatsch, weil es ging ja auch nie um spirituellen Glauben, christlichen Glauben, was auch immer. Es ging ja immer um Glauben daran, dass man zu einem bestimmten Grund auf der Insel ist und dass die Insel irgendwas ist, was einen holt, ruft. Schicksal gegen freien Willen. Ja. Genau, so ungefähr. Das ist ja das zweite Leitmotiv im Grunde. Ja, wenn nicht sogar, ist ja im Grunde fast dasselbe. Das ist ja, und am Ende wird's dann aber umgemünzt in Glauben halt, das, was wir unter Glauben verstehen. Ja, irgendwie halt, ja, Kirche, was auch immer, Himmel, Vorhölle, whatever, ja. Und das ist irgendwie komisch, weil darum ging's, also es ging ganz selten um, es ging eigentlich nie um Gott oder so auf der Serie, auf der Insel. Es ging ja immer darum, was will die Insel, warum ist die Insel so wichtig, warum kann die Insel durch die Zeit springen, warum kann sie irgendwie sich teleportieren von einem Ort zum anderen. Das wurde tatsächlich dann, wenn ich es mir jetzt gerade mal überlege, ja nahezu wirklich gar nicht aufgeklärt. Also da wurde ja nur nicht mal, es wurde behauptet, ja, wir haben uns für Glauben entschieden, aber ohne das dann eigentlich wirklich auch mit irgendwas zu untermauern. Woran musst du denn dann glauben? Ich meine, geht's jetzt um die Insel oder geht's darum, dass ich glaube, dass ein Leben nach dem Tod geht? Ja, und vor allen Dingen wenn das Licht jetzt in irgendeiner Form irgendwas Göttliches ist, was per se erstmal beschützt werden muss, wie paranoid, es muss vor allem beschützt werden, jeder, der irgendwie sich mit dem Licht auseinandersetzen will, wie bei Herr der Ringe mit dem Ring, wird gierig, wird korrumpiert, will nur das Böse. Erforschung des Lichts mit einem guten Glauben oder mit guten Absichten war ja laut dieser Serie schon mal gar nicht möglich. Was ich dann aber frage ist, diese ganze Stöpselkonstruktion, die am Ende ja wirklich sehr wortwörtlich geworden ist. Es war wirklich ein Stöpsel. Der hat doch irgendein Mensch gebaut und auf diesem Stöpsel drauf sind dann, um zu demonstrieren, wie alt der ist, irgendwelche ägyptischen Hieroglyphen drauf. Aber weißt du, so, die können doch nicht einfach dann auf der einen Seite das dieses so ungreifbar machen, so unnahbar machen, dieses Licht. Und auf der anderen Seite ist dieses Licht so einem menschlichen Propfen unterworfen. Das ist genau, es ist nämlich geschaffen vom irgendwas vom Menschen, also nicht das Licht, sondern die Konstruktion ist halt geschaffen. Ganz eindeutig. Und dann fragst du natürlich direkt als nächstes, ja, und wie, was sollte das? Wie war es vorher? Und warum hat da jemand was gemacht? Und was bewirkt der Stöpsel? Außer, dass das Licht sich verändert. Ja, also. Da wurde wieder nichts zu gesagt. Und das finde ich, das nimmt dann auch so ein bisschen die Lust darauf, das zu akzeptieren, dass das alles so eine spirituelle Frage ist, eine Frage des Glaubens ist, weil ganz offensichtlich ist es das ja nicht, weil dann hätte der Mensch da nicht seine Propfenfinger im Spiel. So. Propfenfinger. Ja. Ich will aber übrigens, dass einer diese Szene nimmt, die beschleunigt und dann so ein typisches Badewannen-Schlurpgeräusch, weil dieses also fände ich super. Könnte ich mir immer wieder angucken. Weil das sieht gar nicht lustig aus, wie er den so raus und dann, egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber du hattest schon recht. Kann das bitte jemand machen und Gregor schicken? Ja, gerne. Danke. Ja, bitte. Es ging die ganze Serie nicht unbedingt zwangsläufig, was jetzt auch so getan wird, es ging jetzt nicht irgendwie um Seelenfrieden oder wie weiterzuziehen ins Jenseits. Es ging, also meinetwegen um Glauben, okay. Ja, dass die Bedeutung des Wortes daran glauben, dass da was mehr dran ist. Dieser Zwiespalt zwischen freiem Willen und Bestimmung, aber also zumindest für mich persönlich ist Bestimmung jetzt nicht gleichzusetzen mit dem hellen Licht, in das wir am Ende dann alle gehen, wenn wir uns von unseren Fehlern reingewaschen haben. Also meine Bestimmung kann es ja auch sein, keine Bestimmung zu haben, zu leiden oder wie Richard Alpert auf ewig da über die scheiß Insel zu rennen, hätte ich mir auch gern gewünscht, warum und wieso. Und wenn Jacob dringend einen Kandidaten braucht, nichts ist wichtiger als ein Kandidat, warum nimmt er denn nicht Richard Alpert, der seit 150 Jahren schon auf der Insel ist und mehr Plan hat von allem als alle anderen? Und selbst er weiß ja am Ende überhaupt nicht, was das alles soll. Da hast du natürlich auch Ich meine, das Punkt. Ist doch kompletter Bullshit. Also 2000 Jahre lang weiß Jacob, dass nichts wichtiger ist, als Kandidaten zu schaffen. Und sagt er nicht irgendwie zu Richard auch mal, dass er nicht geeignet ist, weil er eben schon mal was Böses gemacht hat? Ich meine, er hat ja aus Versehen jemanden umgebracht. Aber gut, die haben ja alle. Ja, bis auf Jack. Ja, okay, also ich meine, jeder, okay, das stimmt wohl. Und selbst Jack. Und selbst Jack, oder? Nee, ich weiß noch genau, was war das Finale der zweiten Staffel oder was, wo Locke noch wirklich Locke war. Da stand Jack mit einer Knarre über dem am Boden liegenden Locke und hat ihm die Knarre ins Gesicht gehalten und hat abgedrückt und sie war nur leer. Also Jack war jetzt nicht der. Das war aber auch, als er wirklich durchgedreht. Ja, aber das war auch die Phase, wo er durchgedreht ist, als er nicht mehr, also war es, als er gerade anfing zu glauben oder als er aufgehört hatte, wieder zu glauben. Es war auf jeden Fall, war er auch durch. Also ja, klar, kann man sagen, Kurzschlusshandlung und ein bisschen. Naja, aber das finde ich schon. Also ja. Der hatte auch so seine Untiefen. Also das ist die einzige Sache. Ich kann dich reparieren, aber ich kann dich auch kaputt machen. Und dann repariere ich dich wieder, mach ich wieder kaputt. Es gibt aber, ja sonst nichts auf dieser Insel. Ja. Ach, es passt einfach alles vorne und hinten nicht zusammen überhaupt. Je mehr ich mit euch rede, desto mehr ärgert mich das. Ich will jetzt nicht mehr weiterreden. Ihr versaut mir diese Serie. Man darf auch einfach nicht in der Tiefe bohren. Das geht nicht. Das ist eine Kulisse. Und wie in einem Hollywood-Film und sobald man jetzt, oder wie bei Fallout, man kann nicht in jedes Gebäude rein, also man möchte gerne in jedes Gebäude rein, aber das ist halt manchmal nur Kulisse. Ja, so. Und wenn du drin wirst, würdest du sehen, da ist ja gar nichts Interessantes drin. Sieht ja nur von außen schön aus. Aber trotzdem stimmt schon, die emotionalen Szenen, die haben mich natürlich auch gepackt und ich war auch berührt und wobei, also so beim sechsten Flashback, also irgendwann wurde es. Genau, ich habe schon begriffen, ja, jetzt treffen die sich alle wieder und entdecken ihre Seelenverwandtschaft und die große Liebe und ihre Konstante. Gegen Ende wurde es dann auch so ein bisschen bagatellisiert. Dann ging das so, ja, jetzt kommt noch den Flashback, jetzt kommt was der nächste da, dann brauchen wir noch einen, der die Gitarre anfasst und das Kind kriegt, okay, da und irgendwie so. Das fand ich dann auch schon so übertrieben. Was ich auch halt ein bisschen komisch fand, am Ende, als dann alle in der Kirche waren, es haben ja wirklich noch Leute überlebt. Also Kate zum Beispiel sagt dann ja auch zu Jack, ich habe dich so vermisst, was ja deutlich zeigt, dass sie hier noch längere Zeit gelebt haben muss, bevor sie dann auch war sie 40 Jahre unglücklich. Ja, exakt, weil sie hat in dieser Zeit ja niemanden mehr kennengelernt, der so relevant für ihr Leben gewesen ist, dass er zum Zeitpunkt ihrer Hochfahrt in den Himmel bei ihr gewesen wäre. Das heißt, keiner von den Menschen, die überlebt haben, hat noch irgendjemanden kennengelernt, der damit jetzt bei ihnen ist in der Kapelle. Das ist was ein Abo-Zeugnis für. Und was ist denn überhaupt mit den 150 anderen Passagieren oder den Leuten, die seit 2000 Jahren auf die Insel gebracht wurden? Ja, ihr seht das glaube ich, das ist so weit gefasst. Es ist ja nicht allgemein das für das Leben gedacht. Das ist ja deren geschaffene virtuelle Realität, wie auch immer man es nennen will, Zwischenwelt, die sie nur für sich quasi haben. Aber wo jeder für sich selbst wartet, bis er seinen, ich will nicht Seelenverwandten, aber du weißt, was ich meine, gefunden hat. So habe ich das verstanden. Guck mal, Jacob hat ja die Kandidaten die ganze Zeit auf die Insel geholt, seit 2000 Jahren. Ja, aber die haben ja nichts mit dieser Gruppe zu tun. Es geht ja um... Deswegen bleibt ja Ben auch draußen. Aber trotzdem ist es ja nicht wegzudiskutieren, dass in diesem Prozess immer viele Menschen sterben. Ja, aber das hat ja nichts mit dem Ende zu tun. Nein, aber ich hinterfrage diese ganze Logik und warum ich das Ende irgendwie befriedigt zurücklassen soll, tut es überhaupt nicht, weil diese ganze Logik dahinter einfach nicht stimmt. Jacob holt seit 2000 Jahren Menschen auf die Insel, nimmt erstmal billigend hin, im Mindesten, dass viele davon sterben, was er auch locker hätte verhindern können durch so seine halbgöttliche Macht. Ja, aber das sagt ihm ja dann irgendwann auch Richard, dass er halt auch mal anfangen muss, sich auch mal einzumischen. Ja, weil geil, er halt Alter, einfach, was ist für ein Trottel? Und ja, er ist ein Trottel, und ich glaube, das kann man echt sagen. Wenn er unbedingt Kandidaten finden will, warum beschützt er sie denn nicht alle? Also warum, am Ende sitzen dann vier People, sitzen da an so einem Lagerfeuer und singen Kumbaya und einer sagt, ja, okay, ich mach's. Aber wäre es nicht klüger gewesen, so eine Gruppe von 200 da zu haben, damit du wirklich ganz sicher sein kannst, dass einer von denen auf jeden Fall Bock auf diesen Job hat? Denn er will sie ja nicht zwingen, er lässt sie ja die Wahl. Ja, lässt aber zu, dass am Ende nur noch vier leben. Und wenn jetzt alle vier keinen Bock gehabt hätten, oder Kate auf dem Weg dahin noch nicht so die einfach, Klippe runtergestürzt wäre, hätte er nur noch drei. Und dann steht er da wie der dumme August. Und am Ende soll ich aber trotzdem froh sein, dass alle ihre Bestimmung gefunden haben und weitergehen können? Ja, ich sage Bullshit. Das ist aber, weißt du, da sind wir schon in dieses Haus reingegangen, wo Bullshit. Das ist. Das fängt schon bei der vorletzten Folge an, wo er dann sagt, warum die Kandidaten, was ist das Auswahlkriterium? Und ich habe auch gedacht, die müssen in irgendeiner Form auserwählt sein und müssen irgendwas Besonderes haben. Und dann sagt er im Prinzip als Antwort, ja, ihr wart alle allein. Ihr hattet alle keine Freunde, alle keine Bindung, deswegen haben wir euch auf diese. Ihr wart verzichtbar. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also der Gedanke, dass der ist ja sehr schlecht organisiert, der Jacob, dass er in seinem Leuchtturm sitzt und Leute stalkt. Er hat nur diesen und hoffentlich lernt er den nicht kennen, sonst hat er einen Freund. Und dann habe ich ihn 30 Jahre umsonst beobachtet. Oh, also das ist natürlich affig. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, vieles affig. Auch, dass er dann in seine Höhle runtersteigt und die Namen auf die Wand kritzelt. Das und macht dann, so Sinn. Und dann merkt er, Kate kriegt ein Kind, dann steige ich mal schnell die 85 Sprossen runter, riskiere mein Leben, um sie kurz mit einem Meißel durchzustreichen. Das ist natürlich alles echt Quatsch. Im Übrigen, Sawyer hat ja auch eine Tochter. Hat er ja mal kurz so im Nebensatz hier Clementine. Aber ja, natürlich, Sawyer hat aber seine eigene Tochter noch nie gesehen und war nie wirklich emotional für sie da und deswegen kann man ihn auch nicht wirklich als Vater sein. Ja, ich glaube, alle irgendwie Erklärungen sind alle ein bisschen schwammig. Also mir gefällt diese am Ende Zusammenführung auch nicht, weil sie einfach noch mehr Raum gibt für neue Löcher. Also sprich mit Said oder eben auch, also Kate, denke ich mir auch so, ja, what the fuck, der arme Kerl, der die dann 30 Jahre lang bezahlt und durchgefüttert hat und jetzt nicht mal mit ihr in den Himmel gehen darf, weißt du so, weil er irgendwie der blöde Jack ist irgendwie, weißt du, das mich ärgert. Mit dem sie noch nicht mal Sex hatte. Ja, das ist so, da würde ich auch so dann da stehen, wie? Und der darf jetzt, oder was? Ja, so, mit dem hast du nicht mal, weißt du, wer hat die Hypothek bezahlt? Vielleicht sind die alle, die man am Ende gesehen hat, aus noch einem Paralleluniversum, das wir vorher gar nicht kannten. Und sie kommen also, ja. Ich sehe neue Staffeln auf uns zukommen. Du kannst ja eh dir alles so zurechtbiegen, wie du lustig bist eigentlich, weil die das ja so überfrachtet haben mit Bildsymbolik und Zeitreisen und dies und jenes und alles, dass entweder zieht für sich jeder selbst das quasi raus. Quasi von Kopf bis Fuß. 10 Fuß? Wow. Ja, wenn man das erklären muss, bin ich natürlich hier beim Bildpublikum. Es gibt sehr, sehr viel Interpretationsspielraum, dass sich das jeder entweder komplett schönredet oder komplett kaputt reden kann, in die eine oder andere Richtung. Und vor allem, ich glaube, der Einzige, der jetzt wirklich froh wird, sind die ganzen Fanfiction-Schreiber. Jetzt schreibe ich aber das richtige Ende. Genau, oder die sich ausdenken, okay, was hat Hurley jetzt gemacht als Chef der Insel für 8 Millionen Jahre? Und aber jetzt nochmal im Ernst, das ist doch, also nicht, dass ich das jetzt gut finde, dass da halt Leute was schreiben müssen jetzt, weil die Originalleute es nicht hinkriegen, aber ich bin der Meinung, dass wenn man nur sich mehr Mühe gegeben hätte, hätte man ein Ende gefunden, was auch wirklich all die Sachen umschlingelt und so. Und es vielleicht gibt Sachen, die nicht so gut zu erklären sind, aber irgendwas hätte man sich immer gefunden, wo man sich mit zufrieden gibt. Und man hätte trotzdem noch dieses Ende wahrscheinlich sogar machen können, in Variationen, aber halt trotzdem die Sachen vorher lösen. Und ja, also mich ärgert ein bisschen, dass das halt keiner gemacht hat, weil ja, so schwer kann es nicht sein, dafür kriegen die ja auch ihre Millionen fucking nochmal. Also jetzt mal im Ernst, das sind ja reiche Leute, die reich dadurch sind, dass sie sagen, und dann kommt da dieses schwarze Monster oder nee, oder die sind auf der Insel gelandet, dann knicken nur die Bäume um, da fängt schon an. Ah, okay, ihr wollt also auf irgendwas hinaus. Nee, wollten sie eigentlich nicht. Und dann denkt man, das hätte ich auch machen können, dann wäre ich jetzt reich und würde nicht mit euch Idioten hier sitzen, die meine tollen, zweideutigen Witze nicht verstehen. Also du hast das Paradebeispiel ja schon gesagt, Wolf, mit Sixth Sense, ne, als Film, der eigentlich, okay, dann nochmal wirklich ganz konkret, am Ende dir nochmal in Flashbacks zeigst, dass eigentlich alles, was du gesehen hast, das hat darauf hingebaut und auch irgendwie Logik und Sinn macht, wenn du es dann nochmal ansiehst. Oder der ist tatsächlich recht gut, aber danach auch hat das auch nie wieder geschafft zu wiederholen. Oder auch vor, also ganz vor, ja, wenn du noch sowas wie so ein Citizen Kane nimmst, ne, wo du dann eigentlich aufs Mysterium hingearbeitet wirst, was ist das, was er mit Rosebud meint, oh, es ist der Schlitten, der im Kaminfeuer dann auch. Egal, ich will es nicht wissen. Nach 70 Jahren. Hör mal auf, jetzt hier Citizen Kane zu spoilern. Ja, wir haben Citizen Kane gespoilert, aber nein, das ist zum Beispiel die Sache. Ich lade den Eddie ein, weil ich habe alles gesagt und jetzt zerstört mir jetzt nicht mein Lost. So. Ja. Das waren nicht wir, das waren die ganz alleine. Aber es gibt schon einige Beispiele, wie so ein Mysterium dann vernünftig innerhalb von einem kleineren Kontext aufgelöst wird. Hier hast du natürlich so extrem viele Fragen und so extrem viel Ballast, da hättest du entweder noch eine Staffel gebraucht oder die hätten die Kurve ein paar Staffeln früher kriegen sollen und bevor ihr weiter Fragen aufwerft, beantwortet erstmal von hier aus an. Ja? Exakt, also ab dem Moment, wo ihnen zumindest geschwarnt ist, dass sie vielleicht so langsam in Erklärungsnot kommen, dann finde ich es einfach die absolut falsche Entscheidung, dann noch einen draufzupacken und einfach, also ab da muss denen ja irgendwie intern klar gewesen sein, dass sie es eh nicht mehr erklären. Und dann sind irgendwie alle Dämme gebrochen, komm, dann hauen wir jetzt auch noch Zeitreisen rein und Jacob und den Man in Black und dies und jenes. Hätte man vorher vielleicht mal die Biege gemacht auf eine die Möglichkeit einer rationalen Erklärung noch zu diesem ganzen emotionalen Gelöt, dann hätten die vermutlich echt TV-Geschichte schreiben können. Ich finde es immer noch so unfassbar. Die hatten es wirklich in der Hand. Also so viele Leute, inklusive mir, haben gesagt, das ist halt die beste Serie ever in der Geschichte des Fernsehens. Und also das war das Ding. Lost, das wäre auf ewig, noch bestimmt für die nächsten 10 Jahre so der Maßstab in Sachen TV-Unterhaltung gewesen. Die hatten es wirklich in der Hand. Aber durch so ein plumpes, schlechtes, cheesy Hollywood, irgendwie alles ist gut und alle haben sich lieb, Ende, haben sie es komplett verbaut. Und auch Figuren, die so stark waren, so Benjamin Linus, wenn der am Ende noch so als krasser Superbösewicht wiedergekommen wäre, dann wäre auch der so das Ding, der Maßstab gewesen in Sachen Charakterzeichnung und wie stark du einen Charakter aufbauen kannst. Also auch Leute, die vielleicht nie Lost geguckt hätten vielleicht aber von dieser Figur Benjamin Linus gehört, wenn die den wirklich zu einer mystischen Überfigur irgendwie noch hätten schreiben können. Aber das haben sie nicht geschafft oder haben sich entschieden, das nicht zu tun oder einfach nicht zu verfolgen. Und deswegen haben sie alles Potenzial, irgendwie mich längerfristig zu begeistern, haben sie wissentlich völlig aus der Hand gegeben. Kann ich kaum nachvollziehen, ehrlich gesagt. Dein DVD-Geld kriegen sie auf jeden Fall nicht mehr. Ey, ohne Scheiß. Vielleicht irgendwann, irgendwie, wenn der erste Zorn ein bisschen verraucht ist, bestelle ich nochmal die Komplettbox. Ja, siehst du, sehr gut. Bestelle ich vielleicht nochmal die Komplettbox, aber jetzt so spontan habe ich keinen Bock drauf, das normal zu sehen. Ich glaube, es täte es mir echt eher weh, wenn ich die ganzen Figuren jetzt nochmal sehe und die ganzen Geheimnisse und ja, stimmt, damals dachte ich noch, das wird sich so und so erklären lassen. Krass, was für ein Cliffhanger. Ey, aber jetzt mittlerweile weiß ich, dass das alles völlig irrelevant ist und man nach der ersten direkt zur sechsten springen kann. Und mal, wenn ich mir allein jetzt überlege, wie viel Zeit man da mit zugebracht hat vor dem Hedge, dann wurde der Hedge entdeckt, dann was ist in dem Hedge drin, dann Desmond mit den Zahlen, ich muss die wie viel Zeit man dafür aufwendet hat. Man hat das ja auch nicht im Zeitraffer gesehen, außer Eddie, der jetzt gerade da ist. Ja, ist auch Ede willkommen. Sondern man hat dann eine Woche gewartet, irgendwie jedes Mal. Also ist klar, das ist schon die. Ich weiß jetzt nicht, was hier schon alles beredet oder habt ihr die Erklärung schon zu den Zahlen von Damon Lindelof gelesen? Nee, was ist das sein Koffer? Also er schreibt ja jetzt im IMDb-Forum, gibt ja Rede und Antwort jetzt zu einigen Fragen, weil sie wohl auch nicht mit so einer schlechten Resonanz gerechnet haben. Und da hat halt logischerweise einer auch die Frage zu den Zahlen gestellt und da hat er halt gesagt, dass sie das gar nicht entmystifizieren wollten. Also es gibt keine Antwort darauf, was die Zahlen sind, weil das Ganze dann entmystifizieren würde, was ja logisch ist. In dem Moment, wo du was beantwortest, Hat es nicht die Frage ja im besten Falle dann nicht mehr vorhanden. Hat es nicht damit entmystifiziert, indem er gesagt hat, dass es da kein Mysterium dahinter gibt? Im Prinzip schon. Ja, also im Prinzip hat er nur gesagt, sie haben nur so weit gedacht, dass halt diese Zahlen irgendwas Schreckliches bedeuten und Hurley auf die Insel gebracht haben. Aber darüber hinaus im Prinzip steht es jetzt jedem frei, dem eine höhere Bewandtnis zu geben. Und das ist halt schon was, wo man ja Chicken Out oder Cop Out oder wie man es auch nennen mag. Von bizarrerweise, jetzt nicht in der Serie selbst, aber es gibt ja diese Alternate Reality Games und es gibt die Behind the Scenes auf den DVDs und so. Und da erfährt man ja durchaus noch mehr über die Zahlen. Das sind ja die Zahlen dieser Valenzetti-Gleichung, die irgendwie das Ende der Welt berechnen. Wir hatten doch noch, als wir das Finale geguckt haben, ich weiß nicht, war es sogar der Nils, irgendjemand hat es gesagt, dass das die Zahlen von den Tischen sind, an denen die da sitzen oder so. Man hat ja wirklich noch bis zur letzten Minute hat man noch gedacht, da kommt noch aber was. Aber ich meine, also das war mein Punkt, dass innerhalb des ganzen Lost-Universums, wenn auch nicht direkt in der Serie, aber irgendjemand da im Lost-Schreiber-Team hat sich ja sehr wohl noch ein paar weiterführende Gedanken gemacht und es halt mit dieser Gleichung erklärt, die da irgendwie das Ende der Welt berechnet und deswegen gab es die Theorien, dass die Dharma-Initiative versucht, die Zahlen zu verändern, dass am Ende die Gleichung nicht mehr stimmt. Aber angeblich gibt es zum Beispiel auch diese ganze Walt-Nummer, hat er zum Beispiel auch beantwortet im IMDb-Forum, was auch eine sehr schlechte Erklärung ist, dass der Typ einfach angeblich zu schnell gealtert ist und sie deshalb die gesamte Walt-Storyline unter den Tisch Fallen lassen. Der ist glaube ich, sehr schnell groß geworden. Ja, genau. Und der Punkt ist aber, dass sie sich zu diesem Thema wohl eine richtige Side-Story ausgedacht haben, die auch noch andere Sachen erklären soll und so weiter. Das kann er jetzt natürlich im Nachhinein leicht sagen, aber letztendlich ist es mir auch egal, weil dass ein kleines Kind älter wird, dann müssen sie halt einen anderen Schauspieler nehmen oder irgendwann. Ja. Die können nicht einfach nur, weil der gewachsen ist, oder so tun, als ob so ein Multimillion Dollar. Der Charakter hätte ja auch wachsen können. Was ist das Problem? Das hätten sie auch noch irgendwie erklären. Ja, hätten sie sagen können, die Insel hat auch schüttelt Wachstumshormone auf. Also, das ist genau das, was ich meine. Also, das zeigt doch aber nur. Ich wäre jetzt auch in der Zwickmühle, aber es ist auch nicht mein Job, das zu erklären. Da kriegt irgendjemand verdammt viel Kohle für, dass er sich irgendwas einfallen lässt. Und wenn da alle sofort die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, nee, können wir nicht erklären, lass mal einfach fallen und hoffen, dass keiner mehr je nach Walt fragt, dann sage ich ganz deutlich, ey, leck mich am Arsch. Dafür habe ich euch meine Hingabe nicht gegeben. Vielleicht haben die das auch unterschätzt, einfach, dass wie sehr die Leute danach dürsten, dass eben diese Geheimnisse alle gelöst werden. Vielleicht haben die einfach unterschätzt, dass die Leute sich nicht damit zufrieden geben. Ja, das wurde laut geschrien von allen Seiten. Das könnte ich mir aber vorstellen, so nach den ersten zwei Seasons, dass sie nicht damit gerechnet haben. Aber meiner Meinung nach haben sie ganz bewusst ja dann damit auch gespielt. Genau. Also die Serie hat ja, wenn man sich, also gerade, der Nils hat gerade gesagt, ich habe ja die Serie relativ im Zeitraum innerhalb von zwei Monaten und so habe ich alles durchgeguckt, jetzt nicht über 6 Jahre, deshalb bin ich jetzt auch nicht ganz so in einem Schock wie der Wolf oder so. aber deshalb sind mir noch viele Sachen sehr bewusst, zum Beispiel wie verhältnismäßig langsam und wenig in der ersten Staffel noch an Mysterien sind. Also natürlich, da gibt es einen Eisbär und da gibt es irgendwelche komischen Sachen, aber da hat das noch nicht so Ausmaße. Aber im Verlaufe der Entwicklung der Serie kommen plötzlich Sachen dazu, und da merkt man schon ganz bewusst, dass die gesagt haben, okay, lass den doch noch einen roten Hering hinwerfen, lass den doch noch ein Rätsel geben. Und irgendwann können die mir auch nicht mehr erzählen, dass sie nicht damit gerecht haben, dass die Leute versuchen, daraus einen Sinn zu machen. Also das müssen die doch wissen. Also das meine ich, die haben das von Anfang an so manipuliert und die meisten, also ich zumindest, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe genauso reagiert, wie sie es wollten. Und jetzt tun sie so, als wären sie davon völlig überrascht, wenn alle... Die haben es doch wirklich auf die Spitze getrieben. Also wirklich, es ging ja fast jede Folge hat irgendwann mit einem krassen Cliffhanger geendet, wo du dachtest, es kann eigentlich nicht krasser werden. Jeden Tag ist einer hier zur Arbeit gekommen und hat gesagt, alter Schwede, weißt du... Und wir konnten nie über die aktuelle Folge reden, weil du immer der allerletzte Mensch warst, der sie gesehen sorry, hat. Sorry, aber... Naja, aber letztendlich immerhin. Ist ja irrelevant, ist doch egal. Am Ende waren wir alle vereint. Am Ende, ja. Ja, sag doch mal, jetzt wissen wir wissen gar nicht, wie du das Ende eigentlich fandst. Du bist ja... Ach so, ich nehme an, dass ihr das auch alles schon erzählt habt. Also ich kann nur von meiner Sparte aus sagen... Sparte! Achtung! Ich reibe ihm gerade das Bauch. Bauch. Er reibt ja, der tolle Soundeffekt, den ich gerade reingetan habe. Nein, also ich fand natürlich das emotional, fand ich das bis zu einem gewissen Punkt sehr rührend. Und wenn wir nicht da mit 15 zynischen Menschen in einem Raum gesessen hätten, hätte ich vielleicht auch die ein oder andere Träne verdrückt. Aber es hat dann irgendwann umgeschwärmt. Irgendwann wurde es mir too much auch. Also ich weiß nicht, man wusste natürlich, jetzt kriegt jeder so sein Happy End und irgendwie bin ich auch ein Fan von so Happy Ends, aber es war mir dann irgendwann wirklich zu viel. Es hat ja auch diesen leichten Filter drüber, der mich dann so an 80er-Jahre Pornofilme erinnert hat. Diese Oscar-mäßige Musik, bitte geht von der Bühne runter. Ja, es war wirklich zu viel. Dann noch das Baby kriegen und die Dramatik. Es war wirklich dann und dann noch Kate und Jack sehen sich einsam. Es war wirklich, sie haben es bei jeder einzelnen Szene wirklich auf die Spitze des Kitsches getrieben. Und bei mir ist es dann gekippt, als sie dann wirklich ins Licht gegangen sind. Das hatte so diese Ghost-Nachricht von Sam Nummer, das war mir zu viel. Das habe ich der Serie im Kontext dessen, wie die Serie aufgebaut ist, nicht mehr abgenommen, weil die nicht so kitschig eigentlich war. Die haben eigentlich für Serienverhältnisse haben sie viele Tabus gebrochen und sind eigentlich oft sehr straight den Weg gegangen. So natürlich, es war jetzt nicht HBO, sie konnten nicht Fuck sagen oder um die Leute aber umwetzeln. Aber sie haben auf ein Kind geschossen. Ja, aber es sind Leute explodiert, sie haben auf Kinder geschossen. Also sie haben schon das Spektrum an dem, was du im Kabelfernsehen so machen kannst, haben sie schon, obwohl ABC ist auch ABC ist, ne? Normalsender. Nee, ist Normalsender, okay. Ja. Also sie haben das Spektrum schon richtig genutzt und deshalb war ich dann von so einem echt recht seichtem Ende. Ja, das hat mich enttäuscht und natürlich, dass halt viele Fragen nicht beantwortet, aber das war mir im Vornherein klar. Also schon, als es nur noch 3 Folgen waren oder 4 Folgen waren und in meinem Kopf noch so eine Liste an offenen Rätseln waren, war mir klar, wie sollen die das machen? Also es kann ja dann nur die lächerlichsten 20 Minuten werden, wenn das alles noch in den letzten 20 Minuten erklärt werden soll. Kommt ein schlauer Wissenschaftler rein und sagt so, ach so, übrigens, das war das. Also sie haben ja nicht damit hätte ich begonnen. Besser gefunden, wirklich. Ja, aber sie haben ja nicht begonnen, schon in der 6. Staffel ja, die Beantwortung der Rätsel in die Story einzubauen. Und man hat am Anfang noch gedacht, da waren sie in diesem Tempel, ne? Ey, allein der Tempel, wie überflüssig das alles war. Dogan oder wie der hieß. Dogan, ja. Die Story hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war komplett, da haben sie ein neues Fass aufgemacht, was null gebracht hat, jetzt im Nachhinein sowieso nicht, aber auch schon zu dem Zeitpunkt. Nee. Also wieder ein neues Mysterium vermeintlich aufzumachen. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, sie hätten statt solchen Sachen wie den Tempel und Dogan, hätten sie durch Flashbacks oder durch irgendwelche simplen Sachen, hätten sie ein befriedigenderes Ergebnis schaffen können. Und deshalb bleibt so, trotz der gerührten Momente, die schön waren, bleibt unterm Strich, können die nicht darüber hinwegtäuschen, dass das alles ziemlich flach war. Ja, es fühlt sich so an, es sind einfach mehrere Sachen zusammengekommen, dass sie einerseits für bestimmte Sachen gar keine wirklich konkrete Auflösung geplant haben, obwohl sie das so speziell in diese Richtung getrieben haben, plus, dass die einfach in dem Rhythmus drin waren, wir machen immer weiter Fässer auf, weil so ist die ganze Serie ja konkret immer weitergelaufen, speziell wenn du das im Wochenrhythmus gesehen hast. Es wird immer, wenn sich etwas kurzfristig beantwortet, wie das Hedge wird gerade aufgemacht, schon tauchen 1000 neue Fragen auf, die dann wieder beantwortet werden müssen und ja, anscheinend hat die Serie bis zum Ende in dem Modus funktioniert einfach. Weil aber das nicht Problem anders, ist, dass sie es wirklich übertrieben haben für meinen Geschmack. Also in dem Moment, also es gibt einfach keine Serie, die so viel Cliffhanger und Rätsel und Mysterien und so implementiert hat wie Lost. Und wenn zwar dann so völlig bewusst. Ja, und aber auch teilweise völlig unnötig. Also die Serie hätte an vielen Stellen genauso gut funktioniert, wenn sie gewisse Sachen nicht eingebaut hätten. Und das macht mich eigentlich so wahnsinnig. Zum Beispiel in diesem Video Unanswered Questions, ja, da kommt ja auch drin vor, diese verlinken wir John Locke im Hatch ist und plötzlich diese Alarm ausgeht und die Türen runtergehen und dann sieht er da in Schwarzschrift, genau, die Blaster Map. So Sachen, das hätte man ja, wenn man das nicht in irgendeiner Form auflöst, hätte man es sich auch sparen können. Weißt du, das hat jetzt keine wirkliche Bewandtnis gehabt, außer dass man sich fragt, wie kommt es dahin, wer hat es gemacht, warum wurde es gemacht? Ja, sind so Kleinigkeiten, die in der Serie drin sind, genauso wie diese Dharma-Initiative, dass die noch Essen gedroppt hat und so. Das hätte man auch weglassen können, dann hätte es keinen gestört. Aber sie haben es reingebaut und dann will ich natürlich auch wissen, warum. Ja. Und wenn sie dann keine Antwort dafür liefern, dann denke ich mir auch, ja gut. Also es ist ja schon schlimm, wenn so Kleinigkeiten wie, wer wirft die Food Drops eigentlich noch? Ich glaube, irgendjemand hat es mal auch in so einem Behind-the-Scenes-Making-of jetzt kurz angerissen, dass irgendjemand das, ist ja auch egal, offiziell wissen wir es einfach nicht. Ja. Das ist ja schon schlimm genug, aber wenn die wirklich großen Fragen nicht erklärt werden, warum weiß Eloise Whitmore von allem Bescheid, warum hat die den Durchblick, warum ist Desmond special, wieso, ist 1000 Warums. Und wenn du die einfach so, wenn du mit den Schultern zuckst und sagst, ja, pff, ist halt einfach so, Pech gehabt, dann reagiere ich auf sowas extrem allergisch, weil, ja, wie du schon gesagt hast, das sind nicht nur die kleinen Sachen, das sind die ganz großen Fragen, die auch immer, zumindest haben wir das geglaubt, auch irgendwie immer sofort den Kern dieser Serie berühren. Worum geht's hier wirklich? Warum? Wieso? In welchem Zusammenhang steht das alles? Was ist das große Bild, was wir nur noch nicht sehen? Und da kommt halt einfach gar nichts. Und deswegen ist meine Enttäuschung halt auch so riesig. Merkt man gar nicht. Nee. Ja, wir haben vorhin schon gesagt, das ist jetzt die Katharsis für Wolf. Der muss jetzt einfach von der Seele reden. Ja. Und nächstes Mal lasse ich auch hier den Recorder mitlaufen. Ich ärgere doch einfach, wenn die Macher jetzt sowas erzählen, wie sie hätten eigentlich auch noch gerne die Backstory von Ilana noch ausgeführt. Da hat sich auch jeder gefragt, warum liegt die da zusammengeprügelt im Krankenhausbett, als sie von Jacob besucht wird. Auch noch wird. So eine Frage, die ich beantworte. Ja, weißt du, und dann kommt von denen, ja, hätten sie ja schon noch gerne erklärt, aber sie haben zu wenig Zeit. Sie konzentrieren sich lieber darauf, die Geschichte zu Ende zu bringen. Da sage ich auch nochmal, Leute, wollt ihr mich verarschen? Das ist eure verdammte Serie. Ihr wolltet 6 Staffeln haben, ihr habt alles vorgegeben, euer Timing, eure Schreiber, jedes Geheimnis, was noch mehr Zeit gefressen habt, das war eure Entscheidung, das so reinzunehmen. Und jetzt am Ende zu sagen, ach ja, hätten wir mehr Zeit gehabt, dann, liebe Fans, dann hätten wir euch auch erklärt, warum. Das ist doch einfach Bullshit. Also das ist doch irgendwie so eine Kindergartenantwort. Kann ich nicht ernst nehmen, tut mir leid. Also ich glaube auch, die Macher werden es schwer haben, mit ihrer neuen Serie. Ich glaube, das ist auch der Grund, weil ich habe mich gefragt, warum geht der Producer der Serie oder der Erfinder der Serie jetzt ins IMDb-Forum, obwohl sie gesagt haben, dass sie es nicht machen werden. Und das kann ich mir nur so erklären, dass die halt merken, okay, scheiße, wir haben wirklich eine Menge Fans von Kopf gestoßen, und die wollen ja auch weiter in dem Business arbeiten. Also du musst es ja auch sehen, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, die Rewatchability, um das, sich die Sendung nochmal anzugucken, die Serie, die ist ja quasi nicht mehr gegeben. Ja. Na, weil niemand hat mehr Bock, das wirklich nochmal zu gucken. Und speziell bei so einer Serie wie Lost, da wird auch viel ja im Nachhinein nochmal an Geld einfach verdient, weil die dann in Syndication verkauft wird, genau, oder klar, das auf andere Sender nochmal läuft. Das kommt noch dazu, aber ich glaube halt auch nach wie vor, wenn du irgendwann in Zukunft siehst, from the makers of, or from the minds of the people that brought you Lost. Und alle Leute sagen, oh nee, dann nicht. Ja. Weißt du, das wollen die ja nicht erreichen. Das ist gleich hier. Shyamalan war ja auch mal dann mal eine gute Marke. Und dann kamen all die anderen Sachen dazu. Gott, und jetzt ist auf einmal, Shyamalan war Gott. Ja. Nee. Mich ärgert das einfach, weil Lost jetzt der neue Maßstab dafür ist, was man Machern durchgehen lässt, also unbewusst. Weißt du, wirklich, wie Nils, wie du schon gesagt hast, am Ende war es doch irgendwie nur eine Serie, die Geld verdienen musste und wir sollten halt alle einschalten und die wollten Werbezeit verkaufen. Und mich ärgert es einfach, dass jetzt so ein Riesenprojekt wie Lost mit so derart billigen Taschenspielertricks, die nur dazu vorgeführt werden, um Geld zu verdienen, dass die damit durchkommen. Also ich ärgere mich bei Leuten wie, weiß ich, Michael Bay bei Transformers 2, wenn der Typ da in Transformers-Himmel kommt und wieder zurückgeschickt wird. Ich mir auch so, ey, ist das jetzt euer Ernst? Das bietet ihr mir gerade an. Irgendwie würde ich ihm nicht durchgehen lassen. Aber ich muss ja fair sein, bei Lost würde ich das genauso nicht durchgehen lassen. Und das ärgert mich einfach unglaublich. Also ich erwarte einfach von so einem hochglanzpolierten, extrem teuren und mitreißenden Entertainment-Produkt wie einer Serie von Lost, erwarte ich einfach, dass sie sich nicht so derart billig aus der Affäre ziehen und danach alle Urlaub machen und sich mit ihren Geldscheinen den Arsch abwischen. Da gibt es nur ein Heilmittel. Sopranos. Alter, ich muss ja zugeben, ich habe Sopranos noch nicht geguckt und im Zuge meiner Internetrecherchen zu Lost, ich habe gerade schon erzählt, dass ich die ganzen Foren gerade durchlese, stand natürlich auch direkt mal das Ende von Sopranos. Jetzt habe ich... Was? Oh. Ja, direkt im Nebensatz. Aber ja, so... Wir wissen ja, Sopranos endete so und so und jetzt bei Lost, Alter, ja geil. Ja, ja. Aber so, ich glaube, so zwei wichtig... Zwei Spitzenserien in so wichtig in dem Tag Kontext ist es aber letztendlich nicht, glaube ich. Nö, aber ich weiß jetzt... So genießen. Lass doch mal, ich glaube, zu Lost gibt es auch nicht mehr so viel zu sagen. Oh, es gibt noch eine Menge, aber ich glaube... Ja, aber ich glaube... Lass uns mal zum Ende hin, glaube ich, die Leute, die jetzt quasi auf Lost in Zug sind, die jetzt entweder enttäuscht oder befriedigt oder sonst was sind mit dem Ende von Lost, lass uns mal ein paar Empfehlungen geben, auf welche Serie könnte man sich denn stürzen jetzt? Ne, welche, was könnte man sich momentan angucken? Also was das ist ja ein Podcast für sich, ey. Nee, ein paar kleine Tipps, würde ich dann sagen. Also Ede, du meinst es schon gerade, also Sopranos... Ja, es kommt natürlich auch ganz auf die Geschmäcker an. Also sowas wie Lost ist natürlich so Mystery, Science Fiction zum Beispiel, was eigentlich gar nicht so meins ist eigentlich. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber wenn man einfach auf, ja, also wenn man zum Beispiel jetzt einfach eine Serie hat, die eine zusammenhängende Story hat, also nicht Staffel pro Staffel, sondern so wie bei Lost eben versucht, über mehrere Staffeln ein großes Ganzes zu erzählen, dann ist für mich sowieso Sopranos die beste Serie, die es je gibt, und ich habe auch bislang noch nichts gesehen, was besser ist, und knapp danach kommt The Wire. Aber das ist dann halt auch wieder... Oh, das hast du mir aber andersrum erzählt. Das war ja die beste Serie ever. Ja, wenn man aufs Lost als Genre steht, würde ich auf jeden Fall Flash Forward empfehlen, aber das ist, glaube ich, eine Serie, die schon abgesetzt ist, was schade ist, aber ich persönlich fand sie sehr unterhaltsam und thematisch auf jeden Fall zu vergleichen mit Lost. Ja, eine Serie, die schon ein bisschen älter ist Fringe, so für Leute, die so auf Akte X und so ein Kram stehen, die auch noch läuft, die auch so ein bisschen Mystery ist. Hoffen wir mal, dass das auch in einem vernünftigen Rahmen dann abläuft und nicht dann auch alle zu Jesus fahren am Ende. Ja, genau. Ansonsten so Nerd-Serien, Chuck mit der Miranda aus Mass Effect 2 als Hauptdarstellerin. Ist auch eine schöne Nerd-Serie, aber es hat nichts mit Mystery zu tun. Nee, muss ja auch nicht sein. Nee, ich glaube, wir sind auch sehr viel, also ich denke mal, die meisten, die jetzt 6 Jahre aktiv Lost mitgemacht haben, ein bisschen ausgemysteried. Also na, was man auf jeden Fall vielleicht noch... Ich krieg gerade spontan wieder Bock auf Twin Peaks, muss ich sagen. Das war auch... Das hast du aber auch schnell erledigt mit 2 Staffeln. Ja, exakt. Also das ist ja ein Punkt, der für die Serie auch noch spricht. Ich muss da... Man braucht keine 6 Jahre. Also die Serie, die wahrscheinlich noch am ähnlichsten wie Lost ist, wäre oder gewesen ist, war eigentlich Heroes. die natürlich super viel auch geklaut hat, aber von der Struktur Sucks und so. Im aber Prinzip die kannst schon, du nicht empfehlen. Nee, eben, nee. Wollte ich gerade sagen, die ja. kann man aber nicht empfehlen, weil sie halt einfach nach der ersten Staffel wirklich ja. einfach hattest kacke du, wird. Hattest aber du nicht richtig geschrieben, kacke. Hattest du nicht geschrieben bei Twitter oder so, wenn man sie rückwärts anguckt, wird sie immer besser? Ja, genau. Ja. Ich habe bei, ja genau, wenn man Heroes rückwärts guckt, wird sie von Folge zu Folge besser. Und das stimmt halt wirklich, weil es ist, da passieren Sachen und dir könnten die Tränen kommen, weil die erste Staffel wirklich cool ist und gut ist und Sachen macht, wo du sagst, ey, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann zerstören sie wirklich systematisch diese Serie. Noch bei Lost haben sie es ja wirklich nur am Ende gemacht. Bis dann hattest du eine gute Zeit. Und bei Heroes machen sie es wirklich von Episode zu Episode, dass du denkst, so, ey, ich kann mir den Shit nicht mehr geben. Das ist ja, da, ich glaub, bin ich das ist so dumm traurig. Für. Ich habe wirklich bis zum Schluss an das Gute gehofft. Ich dachte, dass irgendjemand da draußen ist, der uns echt mal, der auch cleverer Ernst und smarter nimmt. Ist als wir alle und die ganzen Internet-Geeks und Meckerer und yeah, Scheiße und das erklären sich, wusste ich von erfahren. Ich dachte bis zum Schluss, dass sie echt mit so einer krassen Bombe kommen und wir alle mal die Klappe halten. Man muss sich einfach vorher überlegen, was man will. Das ist alles. Man muss einfach den Gedanken zu Ende führen. Ich lasse mich einfach gern begeistern und beeindrucken und ich habe wirklich gehofft, dass das Lost mich begeistert und beeindruckt und stattdessen haben sie mich fallen lassen und tief enttäuscht. Ja, vielleicht wachst du wirklich eines Tages auf und dann ist es alles im Wohlgefallen. Achso, und übrigens super Serie Life on Mars. Auch was völlig anderes, aber wer braucht. Ja, habe ich zu Hause noch rumliegen. Auch nur zwei Staffeln, das auch mal zwei Wochenenden maximal gut weggekommen. Ich glaube nicht, dass es gab ja noch ein Ami-Remake, was dann halbwegs abgesetzt wurde. Nach so du meinst die Fortsetzung Ashes, und, Ashes to Ashes? Nee, oder? Es gab ein Ami-Remake. Echt? Wirklich. Nein. Ja, wie Life Spaced, Mars. Alter. Ja, genau, mit alles nochmal neu aufgenommen. Spaced gibt es ein Ami-Remake? Es sollte eins geben. Es sollte eins geben. Auf YouTube gibt es einen Clip aus so einer Szene, wie sie es mal nachgespielt haben. Es ist ganz, ganz grauenvoll. Schrecklich. Ja, Spaced, Leute. Guckt euch Spaced an. Was ich noch ans Herz legen kann, du hast The Wire erwähnt. Natürlich als Begleitserie The Wire bin ich nie richtig eingestiegen, aber The Shield finde ich ganz, ganz großartig. Ja, weil du noch The Wire nicht gesehen hast. Nee, The Wire ist wahrscheinlich auch nicht so gut wie The Shield. Alter. Vic Mackey ist der größte Badass, den es gibt. Ja, also ich habe The Shield geguckt, also die erste Staffel und ganz ehrlich, wenn du, ich bin, das ist jetzt auch, das wird jetzt zu weit, hat nichts mehr mit Lost zu tun. Geht zu weit. Und natürlich eine andere Serie, die zu Ende gegangen ist. Ich habe die achte Staffel jetzt noch nicht gesehen, bin ich auch noch gespannt auf mir. Das Lindenstraße? Nein, 24 ist gerade vorgestern zu Ende gegangen. Stimmt, ist auch gar nicht. Was mir noch einfällt für Sci-Fi-Fans ist, das Remake von V die Außerirdischen. Finde ich auch ganz nett. Taugt das was? Oder ich habe gehört, es soll ein bisschen langweilig sein. Ja, es ist zum Teil hat seine Strenge. Ich finde es jetzt auch nicht so geil, dass ich jetzt jede Woche schwitzige Hände bekomme. Aber man kann das ganz nett gucken und wenn man sich überlegt, mit was für langweiligen Momenten das Leben manchmal so in die Länge gezogen wird, dann kann man auch mal wie gucken. Was für oder wie spielen, was dann auch, glaube ich, ein guter Abschluss sein sollte für heute. Ich einfach erstmal keine Serie mehr gucken aus. Ja, guck doch mal ein bisschen mehr Filme oder so. No? Ey, ja. Ja, Shyamalan macht doch wieder was Neues. Avatar macht er jetzt. Ich weiß. Den gibt's auch schon. Den anderen Avatar. The Last Airbender. Genau. Der ist von Shyamalan. Der ist von Shyamalan. Ja. Ja. Am Ende sind alle am Leben oder alle tot. Ich warte auf Cloverfield 2, also richtig Cloverfield 2 und nicht diesen Super 8 von J.J. Abrams. Da kann er mal wieder zeigen, was gut ist. Nee, es gab von Abrams doch jetzt auch diesen Trailer vor einiger Zeit von, was war das, ein Auto, was auf Autobahnschienen langfährt? Irgendwie sowas, so auch so ein Mystery-Film. Nein, das war irgendwie ein Auto, entweder es fährt an den Schienen entlang und das war auch irgendwie so ein Alien-Mystery-Ding, ja, was super. Er da ja, produziert. So ist Ist es das? Mhm. Ja. Egal, wir schweifen gerade völlig ab. Egal. Aber ich will, also habt ihr denn noch was zum Thema Lost zu sagen? Ja. Weil ich glaube, we have to go back, Kate. Alter, wie geil. Das waren noch gute Zeiten. Ey, ich muss echt sagen, im Nachhinein, wenn mich jetzt jemand fragt, Lost, lohnt sich es zu gucken? Soll ich jetzt 6 Staffeln kaufen und irgendwie mal einen Monat oder zwei investieren und das alles durchgucken? Ja. Na, ich wüsste echt nicht. Dafür hat es dir zu viel Spaß gemacht, Wolf. Ey, es hat mir viel Spaß gemacht, aber ein Teil des Spaßes war ja auch, dass ich auf die große Auflösung gehofft habe und davon wenn du jetzt, erstaunt sein stell dir vor, wollte. Du hättest 6 Jahre mit einer krassen Frau Sex und am Ende entpuppt sie sich als Arschloch. Oder als Mann. Moment mal. Speak for yourself. What a twist. Oh, da kommen Traumata. Okay, beim Mann ist ich es weiß was nicht, anderes, ob ich diese Unterhaltung weiterführen will. Ich Eddie, nimm die Hand da weg jetzt. Ich möchte das nicht. 6 Jahre lang hattest du Spaß mit dieser Serie und das solltest du dir nicht nehmen lassen, auch wenn es kein runder Abschluss war. Aber wenn ich danach kein Haus mehr habe und nackt auf der Straße stehe und nichts mehr habe, dann würde ich es mir echt nochmal überlegen. Aber du kannst dir ja immerhin warme Gedanken machen dann. Weil ich meine, ey, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Sex finde ich halt. Ich finde eure Metapher wird absolut passend. Ist wie ja. Heroes. Also, wenn man sich die rückwärts anhört. Alter, es war klar, dass wir ohne Sex aus der Nummer ja. nicht mehr rauskommen. Wir empfehlen euch auch, diesen Podcast bitte einfach Noten. Rückwärts anzuhören. Ja. Dann wird er immer besser. Besser. Dann wird er immer besser. Hervorragend, ja. Ach, ich gehe jetzt nach Hause und weine noch ein bisschen. Ja. Ich glaube, ja. das sollte dann auch der Schlusspunkt hier einfach sein. Ja. Wir wissen nämlich, wann man aufhören sollte, nicht wie Lost. Ja, aber wirklich, ach Gott, ja, sag's doch noch mal. Wenn wir doch noch eine halbe Stunde länger hätten. Nein. Ja, wenn wir nur mehr Zeit hätten. Ja, nee, aber ich glaube, es war gut, dass wir das einfach jetzt hier nochmal gemacht haben. Damit ist das Thema Lost auch wirklich hoffentlich gegessen. Ich denke auch, das wird zumindest hier bei uns im Blog nicht mehr vorkommen. Jetzt ist auch wirklich mal alles gesagt. So, jetzt Schluss. Also wer keinen Bock mehr auf Lost hatte, ist ab jetzt auch verschont, das war's. Eben, wir haben uns leer gequatscht, die Katharsis ist passiert. Ja, und ich arbeite noch dran, aber es wird. Wir brauchen es erstmal nicht mehr erwähnen. Son also, of a bitch. Danke für 6 Jahre oder in meinem Fall für 6 Jahre, wo ich es nicht geguckt habe und es mir egal ist. Vielen Dank für nix, ihr Arschlöcher.